Letztlich hat sich Brentano über die Wirkung des Treffens, das er einberufen hat, zu wenig Gedanken gemacht. Es gibt keine Vorhaben oder Pläne, über die sie sich verständigen können. Also macht sich schnell ein Gefühl von Hilflosigkeit breit, was die Stimmung nicht bessert, sondern weiter sinken lässt. Vor vielleicht 4 Wochen, als Hitler noch nicht an der Macht war, hatten Brecht, Feuchtwanger, Becher und Frank bei einem ganz ähnlichen Treffen wie selbstverständlich über ein mögliches Exil gesprochen. Damals beschwor Brecht die anderen, sie alle dürften auf keinen Fall den Kontakt untereinander verlieren. Das Schlimmste, was uns in der Emigration droht, ist das Getrenntwerden. Wir müssen versuchen, zusammen zu bleiben. Doch jetzt, wo die Gefahr viel größer geworden ist, will offenbar niemand das Thema Exil ansprechen oder konkrete Vorbereitungen treffen. Auch Hermann Kesten nicht, obwohl er schon seit 2 Wochen ein Visum für Frankreich in der Tasche hat. Nur Johannes R. Becher macht noch einen letzten Versuch, die Runde aufzumuntern. So schlecht, sagt er, ist die Lage doch gar nicht. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann, sei, dass die Nazis sie alle in einen Zug verfrachten und nach Moskau expedieren. Und darin kann Becher kein Unglück sehen. Für ihn als führendes KPD-Mitglied wäre es das wohl auch nicht. Allen anderen dagegen flößt diese Zukunftsvision überraschend wenig Optimismus ein, obwohl sie sich doch als Kommunisten betrachten. Bedrückt verabschieden sie sich und brechen auf. Egon Erwin Kisch erhält an diesem Tag eine Verfügung des Berliner Polizeipräsidenten. Er ist in Prag geboren und hat einen Pass der Tschechoslowakei. Das gibt den Behörden die Möglichkeit, ihn auszuweisen. Er muss das Land, besagt das Schreiben, innerhalb von 2 Wochen verlassen, da er sich staatsfeindlich gegen das Deutsche Reich betätigt habe. Tatsächlich hat Kisch an einigen Veranstaltungen teilgenommen, die nicht gerade regierungsfreundlich waren. Falls er nicht freiwillig ausreist, droht die Verfügung mit Abschiebung und sollte er unerlaubt nach Deutschland zurückkehren, mit 6 Wochen Haft. Solche Situationen genießt Kisch. Natürlich wird er nicht ausreisen. Viel lieber will er sich zwangsweise abschieben lassen, was ihm den Stoff liefern wird für seine nächste Reportage, die dann automatisch zu einer Anklage gegen das Naziregime werden wird. An den Litfaßsäulen wird ein dringender Appell des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes plakatiert, der sich gegen die Unfähigkeit von SPD und KPD wendet, über ihre ideologischen Gegensätze hinweg gemeinsam Widerstand gegen die NSDAP zu leisten. Auf dem Plakat heißt es: Die Vernichtung aller persönlichen und politischen Freiheit in Deutschland steht unmittelbar bevor. Wenn es nicht in letzter Minute gelingt, unbeschadet von Prinzipiengegensätzen alle Kräfte zusammenzufassen, die in der Ablehnung des Faschismus einig sind. Die nächste Gelegenheit ist dazu der 5. März. Wir richten an jeden, der diese Überzeugung mit uns teilt, den dringenden Appell zu helfen, dass ein Zusammengehen der SPD und KPD für diesen Wahlkampf zustande kommt. Sorgen wir dafür, dass nicht Trägheit der Natur und Feigheit des Herzens uns in die Barbarei versinken lassen. Der Appell trägt 16 Unterschriften, darunter die der Malerin Käthe Kollwitz und des Schriftstellers Heinrich Mann. In Eisleben, westlich von Halle, findet ein Propagandamarsch von rund 600 SA- und SS-Männern statt. Während des Marsches greifen sie 2 von den Kommunisten der Stadt genutzte Gebäude mit Pistolen und Spaten an. 3 Kommunisten werden erschossen, 24 durch Spatenhiebe verletzt. Auch ein SS-Mann stirbt. Und im hessischen Bensheim wird bei einer Straßenschlacht zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten ein unbeteiligter Passant durch einen Schuss in die Brust getötet. Männer in Schwarz. Montag, 13. Februar. Wilhelm Herzog ist seit Dezember wieder in Deutschland. Die Liga für Menschenrechte hat ihn für einige Vorträge nach Berlin eingeladen. Er lebt jetzt schon seit 3 Jahren in einem Fischerort namens Sanary-sur-Mer, ein Stück östlich von Marseille. Ihm waren die Judenhetze und die Hassausbrüche der Nazis unerträglich geworden. Über kurz oder lang würden sie, damit rechnete er fest, die Macht an sich reißen. Also pachtet er ein kleines, billiges Haus in Sanary, genießt seither die Schönheiten der Côte d'Azur und freut sich, von den täglichen Terrormeldungen in Deutschland verschont zu bleiben. Aber die alten Kontakte, vor allem zu seinem Freund Heinrich Mann, hat er nicht abbrechen lassen. Am heutigen Abend steht sein letzter Vortrag auf dem Programm. Er hat ihm den Titel »Die Generäle der Republik« gegeben. Das klingt, wenn man an Schleicher denkt, politisch hochaktuell. Doch gemeint sind die Generäle der Französischen Republik zur Zeit der Dreyfus-Affäre. Allerdings sind die Parallelen zwischen den intriganten und antisemitischen französischen Militärs von damals und den deutschen Generälen der Weimarer Republik so offenkundig, dass Herzog sie für seine Zuhörer nicht eigens hervorzuheben braucht. Ort der Veranstaltung ist der Sitzungssaal des Wirtschaftsministeriums. Heinrich Mann betritt zuerst das Podium und stellt Herzog dem Publikum mit ein paar Sätzen vor. Als er dann herabsteigt, um seinem Freund hinter dem Vortragspult Platz zu machen, flüstert er ihm noch eine kurze Bemerkung über zwei schwarz gekleidete Herren in der ersten Reihe zu, die er für Spitzel hält. Tatsächlich sieht Herzog, dass die beiden eifrig mitschreiben, sobald er zu sprechen beginnt. Herzog ist verblüfft und alarmiert. Er unterbricht sich und spricht die beiden Männer an. »Ich habe schon so viele aufmerksame Zuhörer gehabt, aber so aufmerksame noch nicht.« Einige Leute aus dem Publikum stehen auf, um die zwei Männer genauer anzuschauen, doch die lassen sich nicht stören und fahren mit ihren Notizen fort, sobald Herzog weiterspricht. Nach dem Vortrag nimmt ein Reichstagsabgeordneter, der Sozialist Oskar Kohn, Herzog beiseite und rät ihm, Deutschland so bald wie möglich zu verlassen. Am besten gleich heute Nacht, drängt er. Kurz nach 12 gehe noch ein Zug nach Marseille ab. Herzog hält das für übertrieben. Er wehrt ab. Er hat geplant, noch in Berlin zu übernachten und erst morgen gegen Mittag zu fahren. Doch als Kohn noch einmal sehr eindringlich von jeder Verzögerung abrät, begreift Herzog, dass sich mit den beiden Spitzeln eine sehr reale Gefahr angekündigt hat. Sofort steht sein Entschluss fest. Auch wenn es wie eine Flucht Hals über Kopf aussieht, er wird den Nachtzug nach Frankreich nehmen. In seiner Aufregung schlägt er Heinrich Mann vor, ihn zu begleiten. Schließlich ist es möglich, dass die beiden auffälligen Männer auch ihn beobachten sollten. Mann schüttelt den Kopf. »Nein, das kann ich leider nicht. Ich muss am 3. April in der Akademie eine Rede zur Feier des 60. Geburtstags von Jakob Wassermann halten.« »Die werden Sie nicht mehr halten«, meint Herzog. »Warum?« »Sie werden sie nicht mehr halten«, wiederholt Herzog. »Ach, Sie sind ein Schwarzseher«, erwidert Mann. »Ich weiß nicht, ob ich schwarz sehe, aber braun sehe ich. Also, ich erwarte Sie in Sanary. Sie können bei mir wohnen. Telegrafieren Sie mir zu Ihrer Ankunft.« Bernhard Rust, der kommissarische Kultusminister Preußens, hält einen Vortrag über den Kulturwillen der Nationalsozialisten in der Berliner Universität. Er kündigt an, alle Formen der Ausbildung, Bildung und Kultur künftig strikt nach völkischen Gesichtspunkten auszurichten. »Lassen Sie mich ein Beispiel auswählen, an dem ich zeigen kann, was ich zu tun gedenke. Es gibt da zum Beispiel eine Dichterakademie, die hat auch einen Leiter. In den letzten Tagen hat man den Namen dieses Mannes von den Litfaßsäulen prangen sehen, der die Sozialdemokraten und Kommunisten aufforderte, die gemeinsame Abwehrfront zu formieren. Mir scheint, es sei nicht nur jener Leiter schuldig, sondern ebenso schuldig all jene, die diesen Mann, Herrn Heinrich Mann, zum Leiter ihrer Akademie erkoren. Seien Sie unbesorgt, ich werde dem Skandal an der Akademie ein Ende bereiten.« Bei politischen Auseinandersetzungen in Dortmund, Bochum, Braunschweig und Hecklingen bei Dessau werden 4 Männer getötet und 2 Frauen schwer verletzt. Fieber und Flucht. Dienstag, 14. Februar. Alfred Kerr ist krank. Eine üble Grippe. Am 29. Januar war er noch im Theater und hat am Schiffbauer Damm die Komödie »Achtung, frisch gestrichen« des Franzosen René Fauchoir gesehen. Kerr ist ohne Zweifel der einflussreichste, oft unnachsichtigste und nicht selten hochmütigste Theaterkritiker Deutschlands. Aber solche leichten, kleinen Stücke mag er. Reizend gearbeitetes Lustspiel, glänzende Besetzung, großer Lacherfolg, lautet sein Resümee im Berliner Tageblatt. Auch die Krankheit versucht Kerr von der heiteren Seite zu nehmen. In einem auf dem Krankenbett geschriebenen kleinen Gedicht setzt er die Leser des Tageblatts über Verlauf und Heilung der Grippe in Kenntnis. Für ihn ist das nicht ungewöhnlich. In seinen Augen ist er als Autor bedeutend genug, dass sich das Publikum gefälligst auch für seine Krankheiten interessieren sollte. Er ist jetzt 65 Jahre alt und schreibt nicht nur für das Berliner Tageblatt, sondern auch für die Frankfurter Zeitung, also zwei der anspruchsvollsten Zeitungen des Landes. Für seine Beiträge wird er so hervorragend bezahlt, dass er sich eine ziemlich beeindruckende Villa im Grunewald, Douglasstraße 10, leisten kann. Kerr ist Jude und hat nie einen Zweifel daran gelassen, was er von Hitler und der NSDAP hält. In den Zeitungen, aber auch im Radio warnt er vor ihnen, polemisiert gegen sie, macht sich lustig über sie. In einem seiner Gedichte, das vor einem Jahr erschien, heißt es: Wir, die wahrhaft Nationalen, greifen ein und greifen durch. Nur bei öffentlichen Wahlen stimmen wir für Hindenburg. Ob im Lauf des Wahlkrawalles auch das Land in Klump zerfällt, Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Im vergangenen Jahr wurde er, neben dem erkrankten Lyriker und Erzähler Theodor Däubler, zum Präsidenten des Deutschen Pennzentrums gewählt. Und das Amt verschafft seinen Warnungen vor den Nazis bei liberalen Lesern vielleicht noch mehr Nachdruck. Am Nachmittag klingelt das Telefon. Die Grippe hat Kerr noch immer fest im Griff. Ein Polizeibeamter verlangt, ihn zu sprechen. Mühsam quält sich Kerr an den Apparat. Offenbar ist der Beamte kein Nazi, sondern meint es gut mit ihm. Er warnt ihn. Schon am nächsten Tag soll ihm von den Behörden der Pass entzogen werden. Von diesem Moment an wird er Deutschland nicht mehr verlassen können. Offenbar wollen die neuen Herren des Innenministeriums ihn auf keinen Fall entwischen lassen und sicher sein, dass sie ihn jederzeit verhaften können, wann immer sie es für richtig halten. Kerr zögert nicht. Trotz 39 Grad Fieber steht er auf, packt in wenigen Minuten einen Rucksack mit dem Allernötigsten, nimmt seinen heute noch gültigen Pass und lässt sich zum Anhalter Bahnhof bringen. Dort besteigt er den nächsten Zug nach Prag und ist schon 3,5 Stunden nach dem Anruf des umsichtigen Beamten in der Tschechoslowakei. Ohne Geld, ohne Arbeit, ohne seine Frau und die beiden Kinder. Er wird Deutschland 14 Jahre später wiedersehen. Am Abend, gegen 20 Uhr, großer Prominentenauftrieb am Kapitolkino an der Budapester Straße. Nicht weit von dem Haus, in dem Bernhard von Brentano wohnt. Es regnet in Strömen, Taxis und schwere Limousinen schieben sich auf der Straße möglichst dicht ans Kinofoyer heran, damit die Fahrgäste aussteigen können. Der Film »Menschen im Hotel« hat Premiere. Eine Hollywood-Produktion mit allem, was gut und teuer ist. Greta Garbo, Joan Crawford, John Barrymore in den Hauptrollen. Ausgezeichnet mit dem Oscar für den besten Film des Jahres. Eingeladen hat die Bühnengenossenschaft, die den Abend organisiert, um Geld für ihre arbeitslosen Mitglieder einzuspielen. Keiner, der etwas gelten möchte im Filmgeschäft, kann sich diese Premiere entgehen lassen. Die Herren im Frack, die Damen in spektakulärer Abendgarderobe, der Saal prunkvoll herausgeputzt. Im Vorprogramm singt Mafalda Salvatini, die italienische Sopranistin, die während des Presseballs vor 2 Wochen mit Karl Zuckmayer für die Fotografen posierte. Auf der Bühne tanzt das Ballett der Lindenoper. Das Orchester dirigiert Kapellmeister Richard Lert, der von der BZ am Mittag mit etwas plumper Witzigkeit Herr Vicky Baum genannt wird. Denn Vicky Baum, Richard Lerts Frau, ist die eigentliche Hauptperson des Abends. Noch bis vor kurzem war sie Redakteurin bei Ullstein und belieferte die diversen Zeitschriften des Verlags mit Rezensionen und Reportagen. Daneben hat sie Jahr für Jahr Erzählungen und Romane wie aus dem Ärmel geschüttelt, die ebenfalls bei Ullstein erschienen und ihr eine anhängliche Lesergemeinde verschafft haben. Sie ist eine kleine Frau mit großen Augen und eine der vielgefragten Star-Autorinnen des Landes. Sie hat ein phänomenales Gespür für charakteristische Figuren der Zeit, für Männer, die im Krieg jeden Halt verloren und sich hinter einer Fassade aus Kaltschnäuzigkeit verschanzen, oder für junge Frauen, die sich ein neues, unabhängiges Leben erkämpfen, dabei aber herbe Blessuren davontragen. In ihren Büchern ist sie den neuesten Moden immer hart auf den Fersen. Sie zeichnet den Zeitgeist nach, ohne die Nase über ihn zu rümpfen, und hat damit seit je beachtlichen Erfolg gehabt. Doch alle ihre Triumphe waren nichts verglichen mit dem, was auf sie zukam, als sie 1929 den Roman »Menschen im Hotel« veröffentlichte. Begonnen hat sie nicht als Schriftstellerin, sondern als Musikerin. Sie war eine hochbegabte, vielbeschäftigte Harfenistin und spielte in Wien in den Orchestern Gustav Mahlers und Bruno Walters. Ihr literarisches Talent entdeckte sie per Zufall, als sie für ihren ersten Mann, einen Journalisten mit Schreibhemmungen, Artikel schrieb, die er dann unter seinem Namen veröffentlichte. Als sie mit Richard Lert, ihrem zweiten Mann, Kinder bekam, hängte sie ihren Beruf als Harfenistin an den Nagel und konzentrierte sich auf ihre Karriere als Autorin. Vicky Baum bezeichnet sich selbst als erstklassige Autorin zweiter Güte. Sie schreibt atemberaubend schnell, einen Roman in 3 Monaten oder auch nur in ein paar Wochen. Sätze und Einfälle fliegen ihr nur so zu. Doch mit der Idee zu »Menschen im Hotel« ging sie lange schwanger, bevor sie sich an die Arbeit machte. Es ist ein Roman, der ohne zentrale Hauptperson auskommt. Vicky Baum führt darin Figuren aus den unterschiedlichsten Schichten und Milieus in einem mondänen Hotel zusammen, verknüpft ihre Schicksale kunstvoll für einen kurzen Lebensmoment, bevor ihre Wege dann wieder auseinanderlaufen. Eine ehemals weltberühmte Prima Ballerina hadert mit dem Niedergang ihrer Karriere. Eine Sekretärin lässt sich mit einem Firmenchef ein, der gegen die Pleite seines Unternehmens kämpft. Ein sterbenskranker Buchhalter will seine letzten Tage im Luxus des noblen Hauses verbringen. Ein sehr stilbewusster junger Baron, der als Soldat während des Kriegs sein Vermögen eingebüßt hat, will die alternde Prima Ballerina bestehlen, doch dann verliebt er sich in sie. Der Roman schlittert hart an der Grenze zur Kolportage entlang. Vicky Baum steuert ihre Leser mit hohem Tempo durch eine verwegene Mixtur aus Gesellschafts-, Kriminal- und Liebesroman und scheut dabei keinen melodramatischen Effekt. Aber trivial ist ihr Buch nicht. Sie schreibt kühl und nüchtern und hat einen genauen Blick für Menschen, die unter dem Eindruck leben, sich in einer Gesellschaft ohne Moral und Orientierung durchschlagen zu müssen. Wie bei Remarques »Im Westen nichts Neues« versteht es der Ullstein Verlag, auch ihrem Roman mit wirkungsvollem Marketing die richtige Starthilfe zu geben. Wieder wird das Buch vorab in Ullsteins Berliner Illustrierten als Fortsetzungsroman gedruckt. Wieder werden die anderen Ullstein-Zeitungen für eine lautstarke PR-Kampagne eingespannt. Vicky Baum erzählt den Reportern, sie habe wochenlang als Zimmermädchen im Luxushotel Bristol gearbeitet, um für den Roman zu recherchieren, und posiert für fabelhafte Fotos. Vicky Baum im Pelzmantel, Vicky Baum im Charleston-Kleid, Vicky Baum am Schreibtisch mit einer absurd langen Pfauenfeder als Schreibgerät oder auch beim Training in einem Boxstudio. Der Erfolg ist überwältigend. Das Buch verkauft sich zu Hunderttausenden, die ausländischen Verlage reißen sich um die Übersetzungsrechte, eine Theaterfassung wird in der Regie von Gustav Gründgens zu einem landesweiten Großereignis. Der Broadway in New York spielt das Stück nach und Hollywood kauft die Filmrechte. Es ist der Triumphzug eines Romans. Schließlich lädt Doubleday, ihr amerikanischer Verlag, Vicky Baum zu einer Werbetour in die USA ein. Geplant sind ein paar Wochen, aber sie bleibt 7 Monate. Das Leben in den Vereinigten Staaten gefällt ihr. Paramount Pictures bietet ihr einen hochdotierten Vertrag als Drehbuchautorin an. Sie soll mit dem Regiegenie Ernst Lubitsch einen neuen Filmstoff entwickeln, der diesmal nicht in einem Hotel, sondern in einem Kaufhaus spielt. Ihr Drehbuch wird zwar abgelehnt und der Vertrag abrupt gekündigt, Doch selbst Rückschläge können ihre Begeisterung für Amerika kaum trüben, zumal sie in deutschen Zeitungen inzwischen lesen kann, dass die Nazis sie für eine typische jüdische Asphaltliteratin halten, der das Handwerk schleunigst gelegt werden muss, da sie mit ihren seichten Sensationsromanen die deutsche Kultur ruiniere. Wie George Gross kehrt auch Vicky Baum 1932 nur nach Deutschland zurück, um mit der Familie die Übersiedlung nach Amerika zu organisieren. In Santa Monica, Kalifornien, mietet sie ein Haus und plant von dem Vermögen, das ihr Menschen im Hotel einbringt, den Bau einer Villa ganz in der Nähe. Jetzt arbeitet Vicky Baum an ihrem ersten amerikanischen Buch für Doubleday. Mit Richard Lert und den Kindern hat sie Deutschland ohne viel Wehmut verlassen, Sentimentalitäten liegen ihr nicht. Für sie sollte es eigentlich ein endgültiger Abschied werden, nur ihr Mann ist jetzt noch einmal nach Berlin gereist, um das Orchester der Lindenoper bei dieser Filmpremiere zu dirigieren. Allerdings halten sich hartnäckige Gerüchte, auch Vicky Baum sei in der Stadt. Es gibt Leute, die stur behaupten, sie hätten sie vor gut 2 Wochen beim Presseball in der Loge des Ullstein Verlag sitzen sehen, nicht weit von Zuckmeier, Udet und Remarque. Aber als jetzt im Kapitolkino nach der Galapremiere von Menschen im Hotel die Lichter wieder angehen und der Schlussapplaus aufbrandet, tritt der britische Regisseur Edmund Golding ohne sie vor die Leinwand und lässt sich beklatschen. Ist Vicky Baum also doch in Amerika geblieben? Hat sie ihren Mann allein zum Start ihres Filmes reisen lassen? Oder kann sie es jetzt, 15 Tage nachdem die NSDAP im Land die Fäden in die Hand genommen hat, nicht mehr wagen, sich in der Öffentlichkeit sehen zu lassen? 2 der Kommunisten, die vorgestern beim Sturm der SA auf die KPD-Buchhandlung in Eisleben schwer verletzt wurden, sterben im Krankenhaus. Vor dem Volkshaus in Siegburg wird ein SS-Mann erschossen. Die Tür zuschlagen. Mittwoch, 15. Februar. Max von Schillings wird von Bernhard Rust, dem kommissarischen Kultusminister Preußens, ins Ministerium einbestellt. Schillings kennt solche Vorladungen. Als er Intendant der Staatsoper unter den Linden war, Mitte der 20er Jahre, stritt er sich erbittert mit dem damaligen Kultusminister Karl Heinrich Becker, einem parteilosen liberalen Mann. Es ging um Geld. Ein Theater ohne Defizit, behauptete Schillings damals, ist in diesen Zeiten eine glatte Utopie. Schließlich war der Etat der Lindenoper so stark überzogen, dass Becker ihn fristlos feuerte. Aber selbst davon ließ Schillings sich nicht einschüchtern. Er klagte gegen seine Entlassung und erzielte einen Vergleich. Jetzt liegen die Dinge anders. Max von Schillings fühlt sich erschöpft und krank. Er hat als Komponist nie das erreicht, was er sich auf den Spuren seines großen Vorbilds Richard Wagner erhofft hat. Seit Jahren ist ihm nichts Neues mehr geglückt und manchmal glaubt er zu wissen, woran er gescheitert ist. Die jüdisch beherrschte Musikwelt hat ihm, dem Arier und Vertreter einer betont deutschen Musik, keine Chance gegeben, sein Talent zu entfalten. »Es ist kein Wunder«, schreibt er, nachdem eine Neufassung seiner Oper Pfeifertag 1931 wenig Beachtung fand, dass die Herren Kritiker, denen jede aus Herzens- und Gemütsbewegung stammende Musik ein Greuel ist, das Werk zu Fall bringen. Ein Stück, das sich zur deutschen Seele, zur deutschen Heimat und gar zu einem Kunsternst bekennt, wie ihn Wagner uns als möglich aufgezeigt hat, muss ja zertrampelt werden. Vor gut 3 Monaten hat Schillings sein Amt als Präsident der Akademie von Max Liebermann übernommen. Er gilt als geschickter Verhandler, doch noch hat er wenig Erfahrung in seiner neuen Funktion. Und als ihn Rust jetzt im Ministerium mit Vorwürfen gegen die Akademie konfrontiert, leistet er fast keinen Widerstand. Rust ist empört über die Unterschriften von Käthe Kollwitz und Heinrich Mann unter dem dringenden Appell, der auf den Litfaßsäulen eine Einheitsfront von SPD und KPD gegen Faschismus und Barbarei fordert. Rust versteht das auch als direkten Angriff gegen ihn, einen Nationalsozialisten. Er wird hier, unterstellt er, von Angehörigen der Akademie als Barbar verunglimpft, obwohl er als Kurator der Dienstherr dieser Akademie ist. Die aus dem Kaiserreich ererbten Ungereimtheiten der Akademiesatzung, die Max Liebermann noch mit Nonchalance überspielen konnte, entfalten nun ihre Sprengkraft. Die Akademie ist nicht wirklich frei in ihren Entscheidungen. Ihre Statuten überlassen dem jeweils amtierenden Minister zu viele Machtbefugnisse. Rust verlangt den Austritt oder Ausschluss von Kollwitz und Mann, und zwar unverzüglich. Anderenfalls werde er die Akademie insgesamt oder zumindest die Sektion für Dichtkunst auflösen. Schillings müsste sich von diesem Ultimatum nicht blöffen lassen. Schließlich haben Kollwitz und Mann den dringenden Appell nicht als Mitglieder der Akademie unterschrieben, sondern als Bürger mit dem verfassungsmäßig verbrieften Recht auf freie Meinungsäußerung. Sie sind international renommierte Künstler und keine Angestellten der Akademie, die zu politischer Neutralität verpflichtet wären. Natürlich ist nicht klar, ob sich ein NS-Minister wie Rust auf die Diskussion solcher feinen Unterschiede einließe. Aber auch für ihn steht einiges auf dem Spiel. Würde er nach nur 10 Tagen an der Spitze seines Ministeriums die traditionsreiche und ruhmvolle Preußische Akademie der Künste tatsächlich zu schließen versuchen, weil 2 Mitglieder im Wahlkampf ihren Namen unter einen politischen Appell gesetzt haben, wäre das für ihn mit kaum kalkulierbaren Risiken verbunden. Der Aufruhr, der auf eine solche Entscheidung unausweichlich folgen würde, könnte auch ihn aus dem Amt spülen. Doch letztlich kommt Schillings gar nicht auf die Idee, die 2 Mitglieder seiner Akademie zu verteidigen. Wie viele andere, die das Gefühl haben, in der Vergangenheit zu kurz gekommen oder an jüdischen Konkurrenten gescheitert zu sein, sympathisiert er mit den neuen antisemitischen Machthabern. Auch in seinen Augen ist jedes öffentliche Engagement für eine Volksfront aus SPD und KPD eine politische Provokation. Schillings versucht lediglich, die Akademie als Institution zu schützen. Er kündigt seinen sofortigen Rücktritt an, sollte Rust tatsächlich die Auflösung betreiben. Dieser Rücktritt würde für erheblichen Wirbel sorgen und müsste vom preußischen Staatsminister bestätigt werden, brächte also Rusts Kabinettschef Franz von Papen ins Spiel. Ansonsten aber übernimmt Schillings die Vorwürfe Rusts gegen Kollwitz und Mann, kündigt an, für ihren Austritt zu sorgen und beeilt sich, in die Akademie zurückzukehren. Auf dem Weg vom Ministerium zum Akademiegebäude am Pariser Platz könnte Schillings, wenn er sich die Zeit dazu nehme, an einem Kiosk ein Exemplar der Deutschen Kulturwacht kaufen, in der heute ein kurzer Artikel von Hans Joost zu lesen ist. Die Zeitschrift ist das Verlautbarungsorgan des Kampfbunds für Kultur, der von dem Chefideologen der NSDAP, Alfred Rosenberg, geleitet wird. Der Kampfbund ist eine Organisation rechtsextremer Intellektueller und Künstler, die sich mit Vorliebe in Hassreden gegen Juden hineinsteigern oder sich über angeblich rassefremdes Literatentum und die Verbastardisierung und Vernegerung des Daseins empören. In den vergangenen Tagen hat Joost mehrfach mit Kultusminister Rust verhandelt, als es um seine Berufung zum 1. Dramaturgen am Preußischen Staatstheater ging. Reaktionsschnell nimmt er jetzt in seinem Artikel die Drohung auf, die Rust vor 2 Tagen in der Universität gegen die Schriftsteller in der Preußischen Akademie andeutete, und spitzt sie zu. Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, Kellermann, Fulda, Döblin, Unruh und so weiter sind liberal-reaktionäre Schriftsteller, die mit dem deutschen Begriff Dichtung in amtlicher Eignung keineswegs mehr in Berührung zu kommen haben. Wir schlagen vor, diese restlos überalterte Gruppe aufzulösen und nach nationalen, wahrhaft dichterischen Gesichtspunkten neu einzuberufen. Wieder zurück in seinem Akademiebüro zitiert Max von Schillings zunächst Käthe Kollwitz zu sich. 1919 war sie die erste Frau, die nach über 100 Jahren in die Preußische Akademie aufgenommen wurde. Ihr Talent als Grafikerin und Bildhauerin war so offenkundig, ihr Ruf in Europa und Amerika so groß, dass die eingefleischte Herrengesellschaft der Akademie keine Möglichkeit mehr sah, sie unberücksichtigt zu lassen. Doch anders als Max Liebermann, der gern als Malerfürst mit Berliner Schnauze auftritt und in 2 Villen am Pariser Platz und am Wannsee residiert, lebt Käthe Kollwitz unter bescheidenen Umständen in einem der ärmsten Arbeiterbezirke Berlins, dem Prenzlauer Berg. Soziales Engagement war für sie immer wichtiger als finanzielle Unabhängigkeit. Sie gehört zwar keiner Partei an, doch an ihrer Sympathie für linke Ideen und Organisationen hat sie nie einen Zweifel gelassen. Sie ist jetzt 65 und eine international bewunderte Künstlerin, Dennoch kann sie sich einen Konflikt mit Schillings buchstäblich nicht leisten. Er berichtet ihr von den Drohungen des Ministers und macht ihr klar, dass sie bei einem Ausschluss aus der Akademie sofort jeden Zugang zu ihrem Meisteratelier verliert, in dem sie seit Jahren nicht nur lehrt, sondern auch arbeitet. Derzeit an einer größeren Gruppe in Ton, an der er sehr viel liegt. Für sie wäre das eine Katastrophe, da sie keinen anderen geeigneten Ort hat, an dem sie die Skulptur fertigstellen kann. Schillings bietet ihr an, im Falle eines freiwilligen Austritts aus der Akademie bis zum 1. Oktober bei vollem Gehalt in ihrem Lehramt zu bleiben und das Atelier weiterhin nutzen zu dürfen. Ihre Entscheidung steht schnell fest. Käthe Kollwitz legte nie Wert auf Statusfragen, weder auf den Professorentitel noch auf die Mitgliedschaft in der Akademie, also gibt sie nach und erklärt ihren Austritt. Schillings hat, mit einer Ausnahme, alle erreichbaren Mitglieder der Akademie per Telegramm zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenrufen lassen. Da Berlin über ein hervorragend ausgebautes Rohrpostnetz verfügt, kann man nahezu jeden in der Stadt in kürzester Zeit verständigen. Die Versammlung soll noch am selben Tag um 20 Uhr beginnen, schon die dramatisch knappe Frist zeigt, wie ernst die Fragen sind, die besprochen werden müssen. Also eilen 50 Herren und eine Frau, Ina Seidel, Mitglied der Abteilung für Dichtkunst, durch den regnerischen Winterabend zum Pariser Platz, passieren den säulengeschmückten Seiteneingang der Akademie und versammeln sich im großen Sitzungssaal. Präsident Schillings macht, als er eintritt, einen angegriffenen Eindruck. Er informiert die Versammelten über sein Gespräch mit Minister Rust und dessen Drohung gegen die Akademie. Schillings möchte die Affäre gern möglichst geräuschlos erledigen, deshalb ist die Vertraulichkeit der Sitzung für ihn von besonderer Bedeutung. Nichts von dem, was besprochen wird, soll an die Öffentlichkeit dringen und auch nichts von seiner Rolle dabei. Also lässt er nach seiner kurzen Einführung per Abstimmung eine Schweigeverpflichtung für alle Anwesenden beschließen. Die Unterschriften Heinrich Manns und Käthe Kollwitz unter dem dringenden Appell sind, erklärt er dann, mit ihrer Mitgliedschaft in der Akademie nicht vereinbar. Und Käthe Kollwitz hat das, wie er hinzufügt, inzwischen eingesehen und ihren Austritt am späten Nachmittag erklärt. Nun muss noch über Heinrich Mann entschieden werden. Was auf diesen knappen Prolog folgt, erinnert an ein bizarres Trauerspiel in 5 Akten. Der 1. Akt zeigt einen in die Defensive gedrängten und nach Ausflüchten suchenden Präsidenten. Gottfried Benn hat sich mittlerweile im Sitzungssaal umgeschaut, kann Heinrich Mann nirgendwo entdecken und stellt 2 naheliegende Fragen. Ob Mann über das Thema dieser Versammlung informiert ist? Und weshalb Minister Rust wegen der beanstandeten Unterschriften nur mit der Auflösung der Abteilung für Dichtung gedroht habe, nicht aber mit der für bildende Kunst, der Käthe Kollwitz angehört? Schillings weicht aus, indem er zunächst nur auf die 2. Frage eine Antwort gibt, die allerdings nicht sehr überzeugend ausfällt. Heinrich Mann spiele als Präsident der Literaturabteilung eben eine besondere Rolle in der Akademie. Doch der Dramatiker Ludwig Fulda springt Ben zur Seite. Er bohrt noch einmal nach, ob Heinrich Mann über die Sitzung informiert ist. Und Schillings muss eingestehen, Mann als einziges Berliner Akademiemitglied nicht eingeladen zu haben. Das ist ungeheuerlich. Schillings will über den Ausschluss Heinrich Manns befinden lassen, ohne ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ein schäbiges, inakzeptables Manöver, das Schillings unter gewöhnlichen Umständen jedes Vertrauen in der Akademie kosten müsste. Zu seiner Verteidigung und auch um den Ernst der Situation zu betonen, stellt er die Versammelten sofort vor Alternativen, die einem Ultimatum gleichkommen. Entweder Heinrich Mann verlässt die Akademie oder er, Schillings, wird sein Amt niederlegen. Dennoch kann Schillings nun nicht mehr verhindern, was er nur zu gern vermieden hätte. Die Sitzung wird unterbrochen und Oskar Lörke, der Sekretär der Literaturabteilung, übernimmt die Aufgabe, Heinrich Mann nachträglich herbeizutelefonieren. Der 2. Akt des Trauerspiels ist also eine überraschende Pause. Warten auf den Angeschuldigten. Verständlicherweise legt sich die Aufregung im Saal nicht. Die kleine Runde der 6 anwesenden Schriftsteller kommt zusammen, um sich über den Angriff auf ihren Vorsitzenden zu beraten. Vor allem Ludwig Fulda ist hoch erregt. Er hat, sagt er, sein ganzes Leben gegen jede Form von Zensur gekämpft. Mit einer Akademie, die Mitglieder wegen politischer Meinungsäußerung ausschließt, möchte er nichts zu tun haben. Er will austreten. Auch Leonhard Frank und Döblin spielen mit dem Gedanken, die Akademie zu verlassen. Ina Seidel ist spürbar angespannt und schwankt in dem Entschluss, was sie tun wird. Ben und Lörke dagegen halten sich zurück. In Lörkes Fall, der sich als ganz und gar unpolitischen Schriftsteller versteht, gibt es dafür auch materielle Gründe. Als angestellter Sekretär der Abteilung würde er durch einen Austritt einen Teil seines Einkommens verlieren. Doch die Zeit drängt. Fulda, Frank und Döblin sprechen sich ab. Frank soll Heinrich Mann abfangen, sobald er im Akademiegebäude ankommt, und dringend bitten, nicht freiwillig zurückzutreten. In diesem Fall muss Schillings ihn durch ein Votum der Versammlung ausschließen lassen. Das Ergebnis einer solchen Abstimmung ist aber nicht vorhersehbar, und falls sich das Plenum tatsächlich gegen Mann entscheidet, soll das der Anlass für die anderen sein, unter Protest ihren Austritt zu erklären. Und so dem Ausschluss öffentlich die politische Signalwirkung und Bedeutung zu verleihen, die ihm zukommt. Der nun folgende dritte Akt ist der seltsamste und kürzeste. Unter allgemeinem Schweigen betritt Heinrich Mann den Sitzungssaal. Leonhard Frank hat ihn, wie verabredet, unten am Eingang der Akademie kurz gesprochen und vorab informiert. Doch nun geht Präsident Schillings sofort auf Mann zu und bittet ihn, bevor die Debatte beginnen kann, zusammen mit Abteilungssekretär Lörke zu einem kurzen Gespräch in sein Präsidialbüro. Erneutes Warten. Rund 10 Minuten später kommt Schillings ohne Heinrich Mann sehr bleich in den Sitzungssaal zurück und teilt etwas mit, das die Versammlung vollends zur Farce und letztlich überflüssig macht. Mann verzichtet auf sein Amt als Vorsitzender der Literaturabteilung und erklärt seinen Austritt, um den Bestand der Akademie nicht zu gefährden. Alfred Döblin ist wie vor den Kopf geschlagen. Heinrich Mann, den er für einen in seinen Überzeugungen absolut sicheren, politisch wachen Verteidiger der Republik hält, scheut vor dem Kampf um seine republikanischen Grundrechte zurück. Döblin fühlt sich regelrecht im Stich gelassen. Eine Goethe-Zeile zuckt ihm durch den Kopf. »Heinrich, mir graut's vor dir!« Dennoch springt er auf, meldet sich zu Wort und eröffnet so die Debatte über das Vorgehen Schillings und damit den vierten Akt. Er protestiert gleich mehrfach. Gegen die fehlende Aussprache mit Heinrich Mann vor dem Plenum, gegen Schillings Winkelzug, den Rücktritt hinter verschlossenen Türen auszuhandeln, gegen die verblüffende Tatsache, dass unter gut 50 Mitgliedern der Akademie kein energischer Widerspruch gegen Schillings Verfahren laut wird. Er verlangt, dass die Abteilung für Dichtung auf einer eigenen Sitzung ihre Beschlüsse zu Manns Rücktritt fasst. Doch Schillings, der mit dem freiwilligen Austritt erreicht hat, was er erreichen wollte, zuckt kaum mit den Schultern. Er habe Heinrich Mann doch nur die peinliche Vernehmung vor der Versammlung ersparen wollen, und außerdem sei Mann ja im Präsidialbüro noch anwesend und sicher zum Gespräch bereit. Döblin verlangt daraufhin, Mann jetzt trotz des Rücktritts im Plenum zu befragen, aber sein Antrag wird von der Versammlung kurzerhand zurückgewiesen. Offensichtlich will die Mehrheit nicht weiter debattieren, sondern die Angelegenheit schnell und still zu den Akten legen. In diesem Moment jedoch meldet sich zum ersten Mal kein Schriftsteller, sondern ein Architekt zu Wort, Stadtbaurat Martin Wagner. Er argumentiert mit einer Entschiedenheit, die bislang nicht zu hören war. »Käthe Kollwitz und Heinrich Mann«, sagt Wagner, »ist Unrecht getan worden. An dem Aufruf, den sie unterschrieben haben, sei nichts Strafbares. Sie hätten lediglich von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch gemacht. Dieses Recht sei ihnen von der Verfassung garantiert, auf die auch Minister Rust seinen Amtseid abgelegt hat. Schillings hätte Rust niemals anbieten dürfen, für den Rücktritt der beiden Mitglieder zu sorgen. Allenfalls hätte er Rust erwidern können, das Plenum der Akademie werde abstimmen und entscheiden. Er wird sich, schließt Wagner, bis zum Ende der Sitzung überlegen müssen, ob er einer Akademie, die so etwas duldet, weiter angehören will. Wagner ist noch keine 50, aber schon lange ein profilierter Mann in der Stadt. Er gehört der SPD an, hat für die Gewerkschaften gearbeitet. Zusammen mit Bruno Taut die viel gefeierte Hufeisensiedlung in Berlin-Britz geplant und dann als Stadtbaurat so berühmte Kollegen wie Mies van der Rohe und Walter Gropius beschäftigt. Allerdings ist auch die Städteplanung, so wie fast jeder Lebensbereich, in den letzten Jahren der Weimarer Republik hochgradig politisiert worden. Wagners Projekte, vor allem seine Großsiedlungen für die Arbeiterschaft, werden als modernistisch und sozialistisch angegriffen. Es muss also niemand überrascht sein, wenn sich nach ihm sofort einer seiner ideologischen Gegner zu Wort meldet, der Architekt Albert Gessner, der im vergangenen Jahr in die NSDAP eintrat. Gessner geht jedoch mit keinem Wort auf Wagners Argumente ein, sondern greift ihn persönlich an. Wagner ist, bemerkt er spöttisch, nicht von der Akademie zum Mitglied gewählt, sondern vom SPD-Kultusminister Grimme, einem Vorgänger Rusts, zum Mitglied ernannt worden. Das klingt, als wäre Wagner ein Akademie-Mitglied minderen Ranges und hätte kein Recht mitzureden, wenn die gewählten Mitglieder diskutieren. Natürlich darf Schillings als Präsident die Debatte nicht in derart persönliches Gezänk abrutschen lassen. Also versucht er, noch einmal den Kernpunkt der Affäre herauszustellen. Für ihn geht es, betont er, ausschließlich um die Frage, ob er die gesamte Akademie für zwei Mitglieder opfern darf. Jedes Mitglied muss, davon ist er überzeugt, aus der Tatsache seiner Mitgliedschaft gewisse Konsequenzen ziehen, was sein Auftreten in der Öffentlichkeit angeht. Es ist nicht ganz klar, was Schillings mit diesen andeutenden Formulierungen meint, aber offenbar ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, mit dem Eintritt in die Akademie auf entschiedene politische Stellungnahmen wie den dringenden Appell zu verzichten. Um dieser schwer haltbaren These etwas mehr Halt zu verschaffen, spricht Schillings nun nicht mehr von Politik, sondern von Stilfragen. Mit ihren Unterschriften haben, behauptet er, Kollwitz und Mann gegen ein unerlässliches Taktgefühl verstoßen. Denn schließlich muss sich Minister Rust durch den von ihnen unterzeichneten Aufruf öffentlich als Barbar beschimpft fühlen. Damit rettet er die Diskussion nicht, sondern lässt sie endgültig entgleisen. Ist es angemessen, sich auf Stilfragen zurückzuziehen, wenn über einen massiven politischen Angriff zu reden ist, der die Existenz und Unabhängigkeit der Akademie in Frage stellt? Martin Wagner kann kaum noch an sich halten. Er liefert sich mit Gessner und Schillings zuerst ein paar rhetorische Scharmützel, dann stellt er einen Antrag, der als Frontalangriff gegen den Präsidenten verstanden werden muss. Ob nicht viel mehr, fragt er, Schillings gegen jedes Taktgefühl verstoßen habe, als er Kollwitz und Mann den Austritt nahegelegt hat, statt sie zu verteidigen. Das ist das offene Misstrauensvotum gegen Schillings. Ein Präsident, der sich nicht vor die Mitglieder der Akademie stellt, wenn sie von einem Politiker mit zweifelhaften Argumenten angegriffen werden, der sie vielmehr selbst zum Rücktritt drängt, der Heinrich Mann nicht zu der Versammlung einlädt, in der über ihn verhandelt werden soll, und der zu seiner Rechtfertigung fragwürdige Stilfragen anführt. Ist ein solcher Präsident der geeignete Mann, eine Akademie zu leiten? In diesem brisanten Augenblick, in dem die Situation kippen könnte, ist es ausgerechnet ein Schriftsteller, der Schillings beispringt. Wagner verschiebe, so meldet sich Gottfried Benn zu Wort, mit seinem Antrag die Sachlage. Es gehe allein um die Frage, ob Schillings richtig gehandelt habe, um die Akademie zu retten. Und das habe er. Benn hat damit im Grunde nichts Neues gesagt, sondern nur das obrigkeitsfromme Argument Schillings wiederholt. Aber das reicht, damit Martin Wagners Geduldsfaden reißt. Er hat kein Verständnis mehr mit einer Institution, deren Mitglieder so wenig Zivilcourage kennen. Er steht auf, erklärt seinen Austritt, wendet sich zur Tür und lässt sie hinter sich zufallen. Und? Niemand folgt ihm. Wagner bleibt mit seinem demonstrativen Austritt allein. Kein zweiter steht auf und geht. Ludwig Fulda, Alfred Döblin, Leonhard Frank sind aufgewühlt, aber sie vertagen ihren Protest auf das angekündigte Treffen der Literaturabteilung in den nächsten Tagen. Sie wollen sich mit ihren heute nicht anwesenden Kollegen abstimmen und bis dahin ihr Pulver trocken halten. Das Schlusswort der Sitzung fällt wieder einem Architekten zu, dem Vizepräsidenten der Akademie, Hans Pölzig. In allen fachlichen Fragen stehen sich Pölzig und Wagner nahe. Pölzig ist einer der wichtigsten Vertreter der neuen Sachlichkeit im Städtebau. Er hat in Frankfurt, Breslau und Berlin einige aufregend schöne Gebäude realisiert und Anfang des Jahres die Leitung der Kunstschulen Berlins übernommen. Er ist definitiv kein weltfremder Elfenbeinturmbewohner, sondern weiß genau, wie sehr künstlerische Fragen gerade in den letzten Jahren politisiert wurden. Dennoch bedankt sich Pölzig ausdrücklich bei Präsident Schillings, dass er die Versammlung vor einer Abstimmung über die Mitgliedschaft Manns bewahrt habe. Denn, so beteuert Pölzig, in der Akademie geht es nur um Kunst, nicht um Politik. Eine Abstimmung wäre deshalb seiner Ansicht nach völlig unmöglich gewesen. Offenbar scheint auch für Pölzig die Existenz der Akademie wichtiger zu sein als die Grundrechte ihrer Mitglieder. Was für den fünften und letzten Akt nun noch bleibt, ist ein mutloses Nachspiel im Präsidialbüro gleich neben dem Sitzungssaal. Natürlich wollen die Angehörigen der Literaturabteilung von ihrem abgedankten Vorsitzenden erfahren, warum er den Kampf aufgegeben hat, bevor er anfing. Vor allem Döblin, Frank und Fulda, die ihn ausdrücklich um Standhaftigkeit gebeten hatten, fühlen sich düpiert. Heinrich Mann steht auf und drückt allen die Hand. Vielleicht, um sie zu trösten, vielleicht, um sich zu entschuldigen. Doch die Begründungen, die er ihnen liefert, sind überraschend mager. Es gibt in der Satzung, sagt man, keine rechtliche Handhabe, um ihn aus der Akademie zu werfen. Dennoch will er, und nun klingt er fast wie Schillings, wenn der über Taktfragen referiert, sich den Kampf um ein Amt in der Akademie von der Gegenseite nicht aufzwingen lassen. Das ist nicht sein Stil, er ist auf Ämter nicht angewiesen. Für andere jedoch, für Lörke zum Beispiel, hätte eine Auflösung der Akademie einschneidende wirtschaftliche Folgen. Auch so etwas will bedacht sein. Hat Schillings also, obwohl er sich lauter Blößen gab, dennoch einen glatten Sieg erzielt? In einem Punkt zumindest hat sich der Präsident verrechnet. Heinrich Mann war nicht anwesend, als über die Vertraulichkeit der Sitzung abgestimmt wurde. Genau genommen hat er nicht einmal an der Sitzung teilgenommen, sondern wurde von Schillings gleich ins Präsidialbüro abgeführt. Er muss sich also nicht ans allgemeine Schweigegebot gebunden fühlen und kann die Presse über seinen Austritt aus der Akademie informieren. Obwohl die Versammlung erst gegen 23 Uhr endet, berichten die Zeitungen schon am nächsten Tag detailliert über alle Ereignisse. Die liberalen Blätter bedauern, die nationalistischen bejubeln Heinrich Manns Rücktritt. Aber aus allen Artikeln wird klar, wie bedenkenlos nationalsozialistische Politiker mit Grundrechten umgehen, 16 Tage nach Hitlers Machtantritt. Natürlich alarmieren die Artikel umgehend die Mitglieder der Literaturabteilung, die nicht an der Versammlung teilnehmen konnten. Die von Döblin angekündigte Folgesitzung soll am Montag, dem 20. Februar, stattfinden. In der Zwischenzeit ist das Informationsbedürfnis groß, vor allem Lörke, der Abteilungssekretär, wird mit Fragen bestürmt. Doch der ist inzwischen in denkbar schlechter Verfassung. Die Polarisierung der Politik in den letzten Jahren hat ihn verängstigt. Er ist ein harmoniebedürftiger Mensch, der sich liebend gern in Kunstfragen vergräbt, aber Tagesprobleme jeder Art, politische zumal, als dreiste Zumutung betrachtet. Vor 20 Jahren, 1913, feierte er seinen größten literarischen Triumph. Er erhielt den Kleist-Preis. Andere Schriftsteller und Künstler schätzen ihn, vor allem seine Gedichte und feinsinnigen Essays. Doch Erfolg bei den Lesern hat er nicht. Seine Tantiemen sind gering, davon zu leben ist unmöglich. Also griff er zu, als ihm der S. Fischer Verlag eine Stelle als Lektor und die Akademie die Position als Abteilungssekretär anboten. Beides zusammen verschafft ihm ein gutes Auskommen und dazu eine beachtliche Rolle im Literaturbetrieb. Vor 3 Jahren erst hat er sich zusammen mit seiner Lebensgefährtin und einem gemeinsamen Freund ein Haus in Frohnau im Berliner Norden gebaut, reizvoll gelegen mit großzügigem Garten, kleiner Kunstsammlung und Haushälterin. All das schmeichelt seinem Wunsch nach Anerkennung, quält ihn aber auch, weil er über der Brotarbeit immer weniger Zeit findet für seine schriftstellerischen Projekte. Der Streit in der Akademie versetzt ihn regelrecht in Panik. Er fürchtet, seine Anstellung als Sekretär zu verlieren und fühlt sich, er kann es gar nicht drastisch genug ausdrücken, zerrieben zwischen Terroristen von rechts und links. Die nationalsozialistischen Mitglieder wie Albert Gessner verachtet er. Aber auch Leute wie Döblin oder Leonhard Frank gehen ihm auf die Nerven. Sie kommen ihm streitsüchtig, unkooperativ und öffentlichkeitsversessen vor. Gerade diese beiden, Döblin und Frank, die mit ihrer Literatur so viel erfolgreicher sind als er, verdächtigt er, nach der Akademiesitzung Informationen an die Presse gegeben zu haben, obwohl Heinrich Mann in manchen Artikeln ausdrücklich als Quelle genannt wird. Für Lörke wird das alles zu viel. Er fühlt sich den Konflikten, in die er jetzt hineingezogen wird, nicht gewachsen. An Thomas Mann, der sich von seiner Vortragsreise zum Wagner-Jubiläum meldet und mehr über den Austritt seines Bruders erfahren will, schreibt er einen wirren Brief. Lörkes Ansicht nach untergräbt nicht Minister Rust die Meinungsfreiheit, sondern der dringende Appell, der allen, die dem Aufruf nicht folgen, Feigheit des Herzens und Barbarei vorwirft. In seinen Augen ist das Terror. Er nennt das wörtlich so. Ansonsten treffen bei Lörke vor allem skeptische Briefe der übrigen Abteilungsmitglieder ein. Welchen Sinn soll die kommende, von Döblin beantragte Sitzung der Schriftsteller haben? Ist ein Protest gegen Rust geplant? Würde so ein Protest die Abteilung oder die Akademie nicht erneut in Gefahr bringen, aufgelöst zu werden? Das wäre doch unsinnig. Schließlich ist Heinrich Mann erklärtermaßen ausgetreten, um die angedrohte Auflösung zu verhindern. Lediglich zwei Mitglieder, die bei der Versammlung nicht dabei waren, sind zu rigorosen Konsequenzen entschlossen. Alfons Paquet und Ricarda Hoch. Paquet ist ein Kollege Josef Roths. Auch er schreibt vor allem für die Frankfurter Zeitung, hat als Korrespondent aus Stockholm berichtet und 1918 von Moskau aus über die russische Revolution geschrieben. Seine größten Erfolge verdankt er seinen Theaterstücken und Reisereportagen. Als entschiedener Pazifist propagiert er wie Harry Graf Kessler und Heinrich Mann seit dem Krieg die Vision eines versöhnten, friedlichen Europas. Seine Argumentation im aktuellen Streit ist ganz einfach. Der wichtigste Zweck einer Schriftstellerakademie ist, die Freiheit der Literatur und der Autoren zu verteidigen, auch in politischer Hinsicht. Falls alle Autoren gemeinsam gegen den erzwungenen Rücktritt Heinrich Manns protestieren, schließt er sich ihnen an. Falls kein Protest zustande kommt, wird er allein austreten. Ricarda Hoch sieht es ähnlich, vielleicht sogar noch grundsätzlicher. Ihrer Überzeugung nach gehört zur Arbeit des Autors eine radikale Unabhängigkeit, die sich nicht mit der Mitgliedschaft in staatlichen Institutionen verträgt. Nur Thomas Mann konnte sie seinerzeit mit vielen guten Worten zum Eintritt in die Akademie überreden. Sie ist unumstritten die große alte Dame der deutschen Literatur und zugleich eine der bedeutendsten Literaturwissenschaftlerinnen und Historikerinnen des Landes. Auch wenn sie mit ihren bald 70 Jahren einen gesetzten, bürgerlichen Eindruck macht, ist sie nach wie vor eine eigensinnige, kämpferische Frau. Mit 18 verliebte sie sich in den Mann ihrer Schwester und der sich in sie. Ihre literarische und wissenschaftliche Karriere trieb sie nicht zuletzt deshalb voran, um Distanz zu ihrer Familie zu gewinnen. Die Affäre mit ihrem Schwager zog sich über 25 Jahre hin. Zwischendurch scheiterte ihre Ehe mit einem anderen Mann, bevor die beiden endlich heiraten konnten und sich 3 Jahre später endgültig trennten. Auch in literarischen Fragen hat sich Ricarda Hoch nie groß um Konventionen geschert. Sie schrieb empfindsame Novellen und Romane, umfangreiche Studien zur deutschen Geschichte oder ein hinreißendes Buch zu Leben und Kunst der Romantiker, aber auch einen Kriminalroman und Biografien über den russischen Anarchisten Michail Bakunin oder den italienischen Freiheitskämpfer Garibaldi. Sie ist definitiv keine biedere Salonschriftstellerin. Vielmehr bewundert sie Menschen, die für ihre Überzeugung einstehen, Rebellen, die sich nicht einschüchtern lassen. Davon lässt sie sich auch jetzt, nachdem die NSDAP die Macht übernommen hat, nicht abbringen. Sie hält es für falsch, schreibt sie an Lörke, dass Heinrich Mann freiwillig ausgetreten ist. Besser wäre es gewesen, es darauf ankommen zu lassen, ob Minister Rust tatsächlich den Mut aufgebracht hätte, die Schriftstellerabteilung aufzulösen. Sie wird, kündigt sie an, aus der Akademie austreten, sobald sie genau weiß, wie Käthe Kollwitz und Heinrich Mann herausgedrängt wurden. Und zwar nicht, weil sie den dringenden Appell für richtig hält, sondern weil für sie als Schriftstellerin das Recht auf freie Meinungsäußerung unverzichtbar ist. Nach dem Abbruch der Premiere von Brechts Maßnahme im Erfurter Reichshallentheater am 28. Januar wird heute am Reichsgericht ein Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet. Ihnen wird Aufforderung zum Hochverrat vorgeworfen. Es handele sich bei dem Stück, so heißt es erneut, um eine kommunistisch-revolutionäre Darstellung des Klassenkampfes zur Herbeiführung der Weltrevolution. Am Abend wird im Stadttheater von Hildesheim eine Inszenierung von Brechts Drei-Groschen-Oper unterbrochen. Eine Gruppe von Zuschauern bewirft die Bühne mit faulen Eiern und Äpfeln. Ein junger Mann schwingt sich auf die Brüstung des Orchestergrabens und versucht im Tumult eine Rede zu halten. Die zu Hilfe gerufene Polizei nimmt 20 Personen fest und entfernt sie aus dem Theater. Die NSDAP der Stadt verlangt im Hildesheimer Beobachter die Absetzung des Stückes. Hitler hält in der Stuttgarter Stadthalle eine Rede, die der Süddeutsche Rundfunk überträgt. Um 21.17 Uhr wird die Sendung unterbrochen und kann nicht wieder aufgenommen werden. 4 Männer haben das Übertragungskabel in einer Hofeinfahrt mit einem Axthieb durchschlagen. Die Polizei nimmt unverzüglich zahlreiche Personen fest. Die Täter sind nicht darunter. Der stellvertretende Reichsrundfunkkommissar Walter Konrad wird entlassen. Gerüchten zufolge soll der Rundfunk künftig dem Propagandaleiter der NSDAP Josef Goebbels unterstellt werden. In Preußen werden im Rahmen eines großen Reviermonts die der SPD oder der Zentrumspartei angehörenden Polizeipräsidenten von Stettin, Breslau, Dortmund, Frankfurt am Main, Hannover, Halle, Weißenfels, Harburg-Wilhelmsburg, Koblenz, Oberhausen und Bochum abgelöst und durch Beamte ersetzt, die den neuen Regierungsparteien angehören oder nahestehen. In Berlin wird Magnus von Levezow, Reichstagsabgeordneter der NSDAP, zum Polizeipräsidenten ernannt. Ebenfalls werden mehrere Regierungspräsidenten und Landräte ausgetauscht. Hermann Göring lässt die Meldung der britischen Times dementieren, das preußische Innenministerium plane, die rechten politischen Verbände SA, SS und Stahlhelm zu bewaffnen und als Hilfspolizei einzusetzen. In Dortmund wird ein Kommunist durch einen Messerstich in den Rücken getötet. Ein SA-Mann wird durch 5 Schüsse schwer verletzt. In Bochum und Leutmannsdorf in Schlesien werden bei politischen Zusammenstößen insgesamt 4 Nationalsozialisten getötet und 3 verletzt. Die kleine Lehrerin, Donnerstag, 16. Februar. Im Anhalter Bahnhof ist es laut und lebendig wie immer. Margarete Steffin besteigt den Zug in Richtung Schweiz. Es gibt eine Menge Gründe für sie, sich vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Sie ist erst 24, tritt aber seit langem schon im Sprechchor des Arbeitersportvereins Fichte auf, hat in der marxistischen Arbeiterschule bei Helene Weigel Unterricht in Sprechtechnik genommen und ist als Schauspielerin in verschiedenen Agitprop-Stücken aufgetreten. Seit gut einem Jahr hat sie eine Affäre mit Brecht. Sie haben sich bei den Proben zur Uraufführung seines Stücks »Die Mutter« kennengelernt. Helene Weigel, Brechts Frau, spielte damals die Titelheldin, sie ein Dienstmädchen. Ihre Rolle war winzig. Aber wenn sie jetzt im Zug in die Schweiz sitzt, dann nicht, weil sie Kommunistin ist oder die Geliebte eines linken Dramatikers, der von den Nazis verfolgt wird, sondern weil sie Tuberkulose hat. Sie ist ein Arbeiterkind, eine waschechte Proletarierin und schwer gezeichnet durch die Krankheit, die ihr die düsteren Hinterhöfe Berlins und die schlechte Ernährung eingetragen haben. Vor kurzem erst wurde sie vom Starchirurgen der Charité, von Ferdinand Sauerbruch, operiert, der auch Else Lasker-Schülers Sohn Paul behandelt hat. Sauerbruch musste ein Stück einer Rippe entfernen, um die Lunge erreichen zu können. Teile des kranken Lungengewebes waren bereits mit dem Bauchfell verwachsen, was den Eingriff besonders riskant machte. Brecht hält nicht viel von ehelicher Treue. Er hat laufend irgendwelche Liebschaften, meist sind es kurze Bettgeschichten. Doch die Affäre mit Margarete Steffin ist anders. Er hat sich ernstlich verliebt. Helene Weigel ist es nicht entgangen und sie denkt seit Monaten darüber nach, sich von Brecht zu trennen. Nicht nur, weil das dauerhafte Verhältnis sie verletzt, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Brecht verbringt viel Zeit mit Grete, wie er Margarete gern nennt, und gelegentlich wohnt sie auch bei ihm in der Hardenbergstraße 1a, gleich gegenüber vom Bahnhof Zoologischer Garten. Zwar behauptet Brecht, sie sei bislang nicht ansteckend, aber letzte Gewissheit gibt es dafür nicht. Und dass mit Tuberkulose nicht zu scherzen ist, weiß Helene Weigel nur zu genau. Ihre Schwester Stella schlägt sich seit Jahren mit der Krankheit herum. Inzwischen ist Grete für Brecht mehr als eine Geliebte. Auch wenn sie die Schule schon mit 14 verlassen musste, um mit Hilfsarbeiten Geld zu verdienen, hat sie ungeheuer viel gelesen, hat ein Schultheaterstück und Gedichte geschrieben und spricht Russisch. Sie tippt Brechts Manuskripte ab und lässt sich von ihm mehr und mehr als Sekretärin einspannen. Vor allem aber vermittelt sie Brecht, der nie engen Kontakt zu dem hatte, was die Marxisten das Proletariat nennen, einen überzeugenden Eindruck von der Sprache, dem Denken und der Lebenshaltung der Arbeiterklasse. Er nennt die schmächtige junge Frau seine kleine Lehrerin. Doch mittlerweile ist ihre Tuberkulose tatsächlich ansteckend geworden. Die Ärzte warnen Brecht, es ist für ihn zu gefährlich geworden, weiter mit Grete zusammenzuleben. Die zwei müssen ihren Alltag neu organisieren. Im Grunde hätte es die Warnung der Mediziner gar nicht gebraucht, denn Brecht will nicht warten, bis die SA tatsächlich vor seiner Tür steht, wie es die Drohbriefe ankündigen, er muss seine Wohnung aufgeben. Leicht fällt es ihm nicht, sich an den Gedanken der Flucht und der Emigration zu gewöhnen, er zögert noch. Aber Manuskripte und Materialien hat er bereits in Kisten verpackt und einen befreundeten Buchhändler in Wien brieflich um die Einladung zu einer Lesung gebeten, damit er an der Grenze einen offiziellen Grund für eine Ausreise nach Österreich vorweisen kann. Sauerbruch empfiehlt für Margarete Steffens Erholung nach der Operation das Deutsche Haus, ein Sanatorium im Tessin am Luganer See. Es ist ein ziemlich luxuriöses Kurhotel, hoch oben an einem Berghang gelegen mit grandiosem Blick auf den See. Da Grete sich einen Aufenthalt dort niemals leisten könnte, übernehmen Brecht und Hans Eisler die Kosten. Auf ihre erstaunte Frage hin bezeichnen die beiden das nicht als Fürsorge unter Freunden, sondern als eine Investition. Sie halten Margarete, sagen sie, für ein großes Schauspieltalent. So wie man auf Pferde wettet, so setzen sie auf Margarete und wollen aus ihr den kommenden Star machen. Dazu muss sie allerdings erst einmal gesund werden. Auch Brecht hat zurzeit Beschwerden. Glücklicherweise sind sie viel harmloser als die Margaretes. Die Ärzte haben einen Leistenbruch diagnostiziert. Er muss operiert werden, ein Routineeingriff. Brecht hat das eine Weile vor sich hergeschoben, jetzt aber scheint ihm die Gelegenheit günstig. In seiner Wohnung in der Hardenbergstraße fühlt er sich nicht mehr sicher. Er muss jeden Moment damit rechnen, dass ihm ein SA-Trupp die Tür einschlägt. Bei Helene, die in Wilmersdorf wohnt, ist er derzeit nicht sehr willkommen. Und Hotels oder Pensionen verlangen von ihren Gästen bei der Anmeldung Ausweispapiere. Also wäre er auch dort für Polizei und SA leicht ausfindig zu machen. Krankenhäuser dagegen haben für ihre Patienten keine polizeiliche Meldepflicht. Schon deshalb sind sie ein hervorragendes Versteck mit angenehmer Rundumversorgung. Also meldet sich Brecht zur Bruchoperation in der Privatklinik von Dr. Meyer in der Augsburger Straße an. Für die Behörden schwer zu entdecken, für seine Freunde leicht erreichbar mitten in der Stadt. Jedoch nicht mehr für Margarete Steffen, die schon im Zug nach Süden sitzt. Schlechte Nachrichten für Else Lasker-Schüler. Noch im vergangenen Sommer lagen die bedeutenden Intendanten des Landes, Max Reinhardt, Leopold Jessner, Gustav Hartung, förmlich vor ihr auf den Knien, um ihren Arthur Aronimus uraufführen zu dürfen. Vor 2 Wochen hat ihr Hartung dann aus Darmstadt geschrieben, dass er seine Inszenierung verschieben muss. Und nun hat auch Leopold Jessner, der das Stück am Schillertheater herausbringen wollte, die Uraufführung um 1 Monat hinausgeschoben auf einen Termin nach der Reichstagswahl. Wohl in der Hoffnung, dass die Bürgerkriegsatmosphäre bis dahin abgeklungen und Hitlers Regierung vielleicht sogar abgewählt ist. Stattdessen will, hat Else Lasker-Schüler erfahren, Jessner ein anderes Stück im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt inszenieren, noch bevor dort Hans Joost und Franz Ulbricht das Ruder übernehmen. Ausgerechnet ein Stück von Richard Billinger, mit dem sie sich schon den Kleistpreis teilen musste und der mit seinen Schauspielen über das schwerblütige Leben auf dem Land auf einer Erfolgswelle schwimmt. Solche folkloristischen Stoffe kommen zurzeit gut an. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, ob Hartung und Jessner ihre Versprechen für die Zeit nach der Wahl einlösen werden. Die Täter des Kabelattentats von Stuttgart, durch das gestern die Übertragung einer Hitlerrede im Süddeutschen Rundfunk abgebrochen wurde, können nicht ermittelt werden. Drei für den technischen Rundfunkbetrieb verantwortliche Beamte im Postministerium werden suspendiert. In Berlin-Neukölln umringen politische Gegner am frühen Morgen zwei Nationalsozialisten. Einer der beiden zieht eine Pistole und schießt einem Angreifer in den Kopf. Der SPD-Reichstagsabgeordnete Julius Leber aus Lübeck, der am 1. Februar von Nationalsozialisten angegriffen und danach von der Polizei festgenommen wurde, wird am Nachmittag aus der Haft entlassen. Er muss ein Krankenhaus aufsuchen, denn die Verletzungen, die er bei dem Überfall der Nazis erlitt, sind noch immer behandlungsbedürftig. Ich gehe, ich bleibe. Freitag, 17. Februar. Das Telegramm kam gestern, und im ersten Moment schien es für beide die Rettung zu sein. In den 19 Tagen, die Hitler jetzt an der Macht ist, leben sie in wachsender Angst vor den Rollkommandos der SA. Hier in München wüten die Schlägertrupps nicht ganz so ungebremst wie in Berlin, aber nach und nach sind immer mehr alte Freunde von SPD und KPD verschwunden. Niemand weiß genau, wer die Leute abgeholt hat und was mit ihnen geschehen ist, doch es gibt entsetzliche Gerüchte. Oskar Maria Graf und Miriam Sachs sind kein furchtsames Paar. Sie leben seit Jahren in Schwabing. Hier kennt man sie in den Künstlerkneipen, den Theatern und Kaffeehäusern. Aber jetzt trauen sie sich kaum noch auf die Straße. Manchmal sind sie morgens in aller Frühe aufgestanden, fest entschlossen zu packen und irgendwohin ins Ausland zu fahren. Doch dann rechneten sie nach, zählten das Geld, es ist wie immer knapp, und mussten einsehen, dass sie damit nicht weit kommen würden. Bis sie gestern am frühen Nachmittag schwere Schritte auf der Treppe hörten. Schritte, die bis zu ihnen in den dritten Stock hinaufstiegen. Und als es dann ausgerechnet bei ihnen läutete, standen sie hinter der Wohnungstür, lauschten und gaben keinen Mucks von sich. Jede Sekunde konnte die Tür eingeschlagen werden. Wieder läutete es. Draußen brummte jemand halblaut, schlug gegen die Tür und rief: »Herr Graf! Herr Graf! Telegramm!« Der Absender war die Wiener Bildungszentrale. Sie lud Graf zur lang angekündigten Lesereise nach Österreich ein. Tournee vom 20. Februar bis Mitte März gesichert. Graf soll, bitten ihn die Veranstalter, möglichst schnell aufbrechen, damit alle Details der Rundreise noch vorab in Wien geklärt werden können. Abfahrt wegen Besprechung, wenn möglich, 18. Februar. »Mensch, da kommst du mit!« sagt Graf zu Miriam Sachs. Er atmet auf. Das ist ihre Chance. Sie sind beide gefährdet. Miriam Sachs ist Jüdin und Graf stadtbekannt, nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Anarchist, als radikaler Pazifist und nicht zuletzt als ein urbayerisches Original. Noch jetzt, als Erwachsener von 36 Jahren, trägt er bei seinen Lesungen am liebsten kurze Lederhosen und Trachtenjanker wie ein Bursche vom Land. Graf ist ein begnadeter Selbstdarsteller. Wäre er nicht Schriftsteller, hätte er Schauspieler werden sollen. Als Soldat im Krieg hat er so überzeugend den Verrückten markiert, dass er in eine Heilanstalt eingewiesen und schließlich als »Dienst unbrauchbar« entlassen wurde. Als man ihn verhaften wollte, weil er eine Denkschrift gegen den Krieg zum Druck gegeben hatte, machte er den Polizisten erfolgreich weiß, er wüsste gar nicht, wovon der Text handelt. In den Monaten der Münchner Räterepublik ließ er sich für die revolutionäre Zensurbehörde einspannen, was ihm später ein paar Gefängniswochen einbrachte. Doch dann erschrieb er sich den ersten literarischen Ruhm mit tolldreisten bayerischen Kalendergeschichten und mit »Wir sind Gefangene«, einem Buch über seine quälend harten Kindheitsjahre am Starnberger See. Ein Stückchen Autobiografie, das sogar Thomas Mann zu einer Lobeshymne in der Frankfurter Zeitung hinriss. Graf ist auf dem besten Weg, ein Volksschriftsteller zu werden. Er braucht dabei niemanden, wie wie die gern benutzte Floskel behauptet, aufs Maul zu schauen. Er ist mit der Sprache und Mentalität dieses Volkes aufgewachsen. Doch in seinen Geschichten entsteht daraus eine Atmosphäre anarchischer Menschenfreundlichkeit und Daseinslust. Die Helden seiner Geschichten sind einfache Menschen, derb, ungebildet und mit engem Horizont, aber zum überwiegenden Teil nicht hartherzig. Es sind Schlitzohren und Selbsthelfer, die sich von keinem an die Kette legen lassen. Gerade das macht Grafs Literatur so gefährlich für die Nationalsozialisten. Sie betrachten sich als allein zuständig für alles Völkische, verstehen darunter aber vor allem Strammstehen und Hacken zusammenschlagen, sowie den Hass auf das Fremde oder Unangepasste. Graf ist eine offene Provokation für ihren politischen Markenkern. Er muss dringend untertauchen, bevor die SA ihn verschwinden lässt. Und die Einladung nach Österreich verschafft ihnen beiden, Mirjam und ihm, was sie so dringend brauchen, einen offiziellen Grund für die Ausreise und das nötige Geld dazu. Aber jetzt, wo die Chance zur Flucht da ist, hat Mirjam mit einem Mal andere Pläne. Sie will nicht mitkommen, sie will noch bleiben bis zum 5. März, bis zur Reichstagswahl, um gegen Hitler abzustimmen. Wenn es noch eine Chance gibt, ihn abzuwählen, dann wird jetzt jede Stimme gebraucht. Was? Bist du verrückt? Graf ist entsetzt. Wählen willst du noch? Damit glaubst du... Geh, lass dich doch auslachen! Pack ein, sag ich! Komm mit! Fertig! Schimpft er. Doch Mirjam ist unbeirrbar und auf ihre sanfte Art ebenso stur wie Graf. Sie bleibt dabei. Sie wird bei der Wahl gegen Hitler abstimmen. Um Streit zu vermeiden, brechen sie auf zu einem letzten gemeinsamen Rundgang durch die Stadt. München und Bayern sind für Graf mehr als nur die Heimat. Sie sind für ihn als Schriftsteller das wichtigste Thema, das unentbehrliche Material, von dem er lebt. Worüber wird er schreiben, wenn er jetzt ins Ausland geht? Wie lange kann er als bayerischer Erzähler über ein Bayern schreiben, das er nur noch aus der Erinnerung kennt, ohne dass die Geschichten blass und blasser werden? Schreiben ist der einzige Beruf, den Graf gelernt hat. Wovon soll er leben, wenn nicht vom Schreiben? Aber letztlich hat er keine Wahl. Er muss gehen und hoffen, dass der Hitlerspuk bald vorüber ist. Denn falls er bleibt und ihn die SA nicht umbringt, ist es mit dem Schreiben erst recht vorbei. Unter den Nazis würden seine Geschichten niemals gedruckt und verkauft werden dürfen. Plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, stehen zwei kommunistische Freunde vor ihnen. Schrecklich abgejagt und erschöpft sehen sie aus. Sie wagen sich seit Tagen nicht mehr in ihre Wohnung, dort wartet die SA, fürchten sie. Sie brauchen dringend einen Unterschlupf, um ein paar Stunden auszuruhen. Graf gibt ihnen Geld und seinen Hausschlüssel, muss sie aber warnen. Auch er steht auf der Liste der Nazis, auch seine Wohnung ist nicht sicher. Die beiden nicken, das ist ihnen klar. Aber auch sie haben keine Wahl. Selbst diese Begegnung kann Mirjam nicht umstimmen. Sie wird bleiben. Selbst wenn ihr die beiden Kommunisten zusätzliche Gefahr ins Haus tragen. Am nächsten Morgen macht Graf einen letzten Anlauf, sie zu überreden. Ohne Erfolg. »Weißt du«, sagt sie, »das geht eben nicht, dass wir immer und immer, wenn was unangenehm und gefährlich wird, ausweichen und davonlaufen. Wenn das, wofür wir einstehen, wirklich was wert ist, und wenn wir fest dran glauben, dann müssen wir es auch beweisen. Red mir nichts aus.« Also sitzt Oskar Maria Graf heute allein im Frühzug nach Wien. Mirjam hat versprochen, ihm jeden Tag zu schreiben oder im Notfall zu telegrafieren. Aber sie hat auch gesagt, er soll sich nicht gleich Sorgen machen, falls er mal keine Nachricht bekommt. Graf fällt das nicht leicht. Er ist ein Mann, der seine Frau beschützen will. Und Mirjam ist eine Frau, die ihre Entscheidungen selber trifft. Dann ruckt der Zug an und fährt ab. Raus aus Bayern, raus aus Grafs Land der Literatur. Vor Mirjam liegen 17 lange Tage und sehr lange Nächte bis zur Wahl. Tage, in denen sie sich bedroht fühlt. Nächte, in denen rasende Angst auf sie wartet. Danach erst kommt sie zu ihm nach Wien. Schießen erwünscht. Hermann Göring gibt in seiner Funktion als kommissarischer preußischer Innenminister im Laufe des Tages einen Runderlass an alle preußischen Polizeieinheiten heraus. Er ermahnt die Beamten, jeden, Anschein einer feindseligen Haltung oder gar den Eindruck einer Verfolgung gegenüber nationalen Verbänden, SA, SS und Stahlhelm, und nationalen Parteien unter allen Umständen zu vermeiden. Vielmehr sollen die Polizeibehörden diese Verbände nach Kräften unterstützen. Gegen alle anderen staatsfeindlichen Organisationen soll, erklärt Göring, die Polizei aber mit den schärfsten Mitteln vorgehen. Und er lässt keinen Zweifel daran, was er damit meint. Polizeibeamte, die in der Ausübung dieser Pflichten von der Schusswaffe Gebrauch machen, werden ohne Rücksicht auf die Folgen des Schusswaffengebrauchs von mir gedeckt. Wer hingegen in falscher Rücksichtnahme versagt, hat dienststrafrechtliche Folgen zu gewärtigen. Eindeutiger lässt sich ein Schießbefehl nicht formulieren. Wer keiner nationalen Organisation angehört, ist nach diesem Erlass praktisch vogelfrei. Die Polizei soll lieber einmal zu oft schießen als einmal zu wenig. Göring persönlich übernimmt die Verantwortung. Er löst die Polizei damit aus ihren gesetzlichen Verankerungen und macht sie zur Bürgerkriegstruppe. Am Nachmittag nähert sich eine Gruppe von 15 jungen Männern der staatlichen Kunstschule an der Grunewaldstraße in Berlin-Schöneberg. Einige tragen SA-Uniformen, andere Parteiabzeichen der NSDAP. Ob sie Görings Schießerlass bereits kennen, ist unklar. An der Schule werden zukünftige Kunstlehrer für preußische Gymnasien ausgebildet. Zugleich gilt sie als Sprungbrett für besonders begabte Studenten, die von ihren Professoren an die Kunstakademien der Stadt weiterempfohlen werden. An diesem Tag ist es in der Schule besonders ruhig. Es werden Prüfungen zum Staatsexamen abgenommen. Gegen 16:30 betritt der SA-Trupp das Gebäude, schlägt Lärm, brüllt Parolen und blockiert sämtliche Ausgänge und Telefonzellen mit Eisenhaken. Niemand darf die Schule verlassen oder betreten. Ein paar SA-Männer dringen in das Prüfungszimmer ein und zwingen vier der Professoren mit vorgehaltenen Revolvern, den Raum zu verlassen, darunter den Direktor Heinrich Kamps und drei der künstlerisch profiliertesten Lehrer der Schule, Philipp Frank, Kurt Lars und Georg Tappert. Sowohl Kamps als auch Frank sind Mitglieder der Preußischen Akademie der Künste. Vor 2 Tagen haben sie an der Sitzung teilgenommen, in der über den Ausschluss Heinrich Manns beraten wurde. Zu Wort gemeldet haben sie sich nicht. Vor allem Georg Tappert wird von den Eindringlingen massiv bedroht, bis sich Direktor Kamps schützend vor ihn stellt. Alle vier Professoren werden schließlich aus dem Haus geführt und, wie man ihnen mitteilt, damit auf die Straße gesetzt. Parallel dazu nageln SA-Leute die Türen ihrer Ateliers zu und beschmieren sie mit Hammer- und Sichel-Emblemen. Andere Mitglieder des Trupps besteigen das Dach der Schule und hissen eine Hakenkreuzfahne. Männliche Studenten, die in den Augen der SA-Männer jüdisch aussehen, müssen sich auf den Toiletten untersuchen lassen, ob sie beschnitten sind. Wer sich wehrt oder den vier vertriebenen Professoren zu Hilfe kommen will, wird mit Gummiknüppeln niedergeschlagen. Bevor die Polizei informiert werden kann und das Überfallkommando eintrifft, sind die Besetzer wieder verschwunden. Der Organisator und Anführer dieses Angriffs ist, wie sich schnell herausstellt, ein Assistent der Kunstschule namens Otto Andreas Schreiber. Er hat bereits am 11. Februar einen Brief an den neuen Kultusminister Bernhard Rust geschrieben, in dem er einige der Lehrkräfte als Kulturbolschewisten denunzierte. Daraufhin wurde in einer Konferenz in der Schule über seine Entlassung diskutiert, aber noch keine Entscheidung getroffen. Nun wenden sich die vier bei dem Überfall angegriffenen Professoren an Rust und fordern eine strenge Bestrafung der Täter. Rust kündigt an, zunächst die Zustände an der Schule zu untersuchen, die zu der Aktion der SA-Leute geführt hätten. Innenminister Göring empfängt den Führer des Nationalsozialistischen Studentenbundes, lässt sich über das abstoßende Verhalten gewisser Lehrkräfte an der Kunstschule informieren und kündigt an, ebenfalls eine Untersuchung einzuleiten. Gegen die Lehrkräfte, nicht die SA-Männer. Auch Hans Pölzig, der sich vor 2 Tagen bei Akademiepräsident Max von Schillings für die strenge Trennung zwischen Kunst und Politik beim Vorgehen gegen Heinrich Mann bedankte, wird in die Affäre hineingezogen. Als Direktor sämtlicher Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin ist Pölzig auch für die Schule an der Grunewaldstraße zuständig. In dieser Funktion wendet sich Otto Andreas Schreiber, der Anführer des Überfalls, an ihn und verlangt künftig die ungehinderte Versammlungsfreiheit für uniformierte SA-Leute innerhalb aller Staatskunstschulen. Am Abend geht Hans Saal in Berlin zur Versammlung des Schutzverbands Deutscher Schriftsteller in einem Lokal beim Hallischen Tor. Saal ist erst 30 Jahre alt, aber schon ein bekannter Journalist und Kritiker. Er schreibt für viele Redaktionen, vor allem für den linksliberalen Berliner Börsenkurier und Wochenzeitschriften wie die Weltbühne. Für heute ist eine Rede von Karl von Ossietzky angekündigt, die will er sich nicht entgehen lassen. Saal schätzt Ossietzky sehr. Eine Menge bekannter Autoren sind gekommen. Ludwig Marcuse ist da, aber auch Rudolf Olden und Ludwig Renn. Schließlich stürzt Erich Mühsam in den Raum, geht sofort zu dem Tisch, an dem die Redner des Abends sitzen, und breitet eine Abendzeitung aus, druckfrisch, eben erst auf der Straße gekauft. Das Blatt veröffentlicht Auszüge aus dem Schießerlass, mit dem Göring zusagt, jeden Polizisten zu decken, der auf angebliche Staatsfeinde schießt. Lieber eine Kugel zu viel als eine zu wenig. Allen ist sofort klar, was das bedeutet. Vor dem Versammlungslokal stehen Polizisten. Sie sind wie immer bewaffnet. Aber werden sie sich heute wie immer verhalten? Gibt es noch ein Gesetz, das die Autoren schützen kann vor einem Polizisten, der Görings Erlass wörtlich nimmt? Mit einem Mal ändern sich die Perspektiven. Ist der Saal nicht viel zu hell erleuchtet? Brennen nicht zu viele Lampen? Sitzen sie hier nicht wie auf einem Präsentierteller? Es macht sich eine Stimmung fast wie auf einer Leichenfeier breit, als würde die Republik zu Grabe getragen. Ludwig Renn spricht, Ludwig Marcuse auch und Rudolf Olden. Aber nur das, was Karl von Ossietzky sagt, bleibt Hans Saal in Erinnerung. Ossietzky ist eigentlich kein großer Redner. Er hält sich am Tisch fest, hat eine dünne Stimme, hält seinen Kopf gesenkt, anstatt sein Publikum anzuschauen. Aber er hat den Mut, feierlich zu werden. »Wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen«, sagt er. »Aber in dieser Stunde, in der wir zum letzten Mal zusammenkommen, wollen wir uns eines geloben, nämlich uns selbst treu zu bleiben und mit unserer Person und unserem Leben für das einzustehen, woran wir geglaubt und wofür wir gekämpft haben.« Saal starrt auf die Tür des Versammlungsraums. Sie ist aus Glas, dahinter stehen zwei Polizisten. Saal versucht zu entziffern, was in Spiegelschrift auf der Tür steht. G-N-A-G-N-I-E. Eingang. Jetzt sind wir noch unter uns, denkt er. Gleich wird die Versammlung zu Ende sein. Nur eine Glasscheibe trennt uns noch von den Polizisten, die auf uns schießen können, wann immer es ihnen passt. Nur eine Glastür trennt uns noch von etwas, das so unverständlich ist wie das Wort, das in Spiegelschrift auf ihr geschrieben steht. Es ist eine kalte Nacht. Es schneit heftig. Nach der Versammlung geht Saal zusammen mit Ossietzky zum Hallischen Tor, um die U-Bahn zu erreichen. Ossietzky hat den Mantelkragen hochgeschlagen. Er hustet. Er ist krank. Saal betrachtet ihn heimlich von der Seite. Sein kantiges Gesicht mit dem kräftigen Kinn hat ihn schon immer an einen Nussknacker erinnert. »Sie müssen fliehen«, sagt Saal. »Warum sind Sie noch hier? Sie sind einer der Ersten, die man abholen wird. Wir brauchen Sie, aber nicht als Märtyrer.« Inzwischen haben sie das Hallische Tor erreicht. Ossietzky bleibt stehen, um sich zu verabschieden. »Ich bleibe«, sagt er zu Saal, und dem kommt es vor, als höre er eine Nuss krachen. »Sollen Sie kommen und mich abholen? Ich habe es mir lange überlegt. Ich bleibe.« Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Deutschen Staatspartei in Oberndorf am Neckar muss sich der Redner des Abends, der württembergische Wirtschaftsminister Reinhold Meyer, handgreiflich gegen einen Überfall durch Nationalsozialisten verteidigen und kommt mit leichten Verletzungen davon. Etwa 40 Kommunisten greifen in der Wallstraße in Berlin-Charlottenburg, dem Ort, an dem am 30. Januar Hans Majkowski und Josef Zauritz erschossen wurden, zwei Nationalsozialisten an. Bei einer Hetzjagd durch die Wilmersdorfer Straße bis zur Schillerstraße werden aus den Reihen der Kommunisten drei Schüsse abgegeben und einer der Nationalsozialisten durch einen Halsschuss tödlich verletzt. Kein Schatz im Silbersee. Samstag, 18. Februar. Harry Graf Kessler ist nachmittags zum Tee bei Helene von Nostitz eingeladen. Bei ihr scheint alles wie immer zu sein. Als Frau eines Diplomaten und Verwandte Paul von Hindenburgs führt sie einen Salon alter Schule, in dem Politiker, Künstler und reiche Aristokraten gern unter sich sind. Heute singt zum Tee ein russischer Chor, der Kessler gut gefällt. Helene von Nostitz ist wie Kessler in verschiedenen Ländern Europas aufgewachsen, spricht etliche Sprachen, zählt Rilke, Rodin und Hoffmannsthal zu ihren Freunden und hat vor einigen Jahren ein anrührendes, leicht nostalgisches Buch über das Leben der sogenannten guten Gesellschaft in Europa vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Danach wechselt Kessler zur Abendgesellschaft bei Gottfried Beermann Fischer, dem Schwiegersohn des Verlegers Samuel Fischer. Da Kessler derzeit mit den beiden darüber verhandelt, ob seine Memoiren im S. Fischer Verlag erscheinen sollen, möchte er mit seinem Besuch nicht zuletzt sein Interesse an einem Vertragsabschluss unterstreichen. Beermann Fischers Haus ist voll, die Atmosphäre hochnervös. Viele Autoren des Verlags sind gekommen, fast alle sprechen davon, in den nächsten Tagen verreisen zu wollen. Kessler begegnet zum ersten Mal Alfred Döblin und dem früheren Theaterleiter Theodor Tagger, der jetzt unter dem Namen Ferdinand Bruckner Theaterstücke schreibt. Sie unterhalten sich lange über die politische Lage, die angespannte Atmosphäre steckt auch sie an. Bruckner spricht sogar von einer Conciergerie-Stimmung in Anspielung auf die Pariser Conciergerie, in der während der Französischen Revolution hunderte Gefangene auf ihre Hinrichtung durch die Guillotine warteten. Auch Karl Zuckmayer spürt, wie die Gefahr wächst. Immer mehr Freunde, Bekannte und Theaterleute verlassen das Land, oft ohne sich zu verabschieden oder eine Adresse zu hinterlassen. Sie sind einfach weg. Alice, seine Frau, findet nachts keine Ruhe mehr. Sie fürchtet, plötzlich könnten Polizisten an die Tür hämmern, um ihn zu verhaften. Also hat sich Zuckmayer entschlossen, in diesem Jahr früher als geplant aus der Berliner Stadtwohnung in sein Landhaus bei Salzburg umzuziehen. Er sieht das nicht als Flucht, schon gar nicht als Beginn eines Exils. Vielleicht wird er schon Anfang März, gleich nach der Wahl, wieder nach Deutschland zurückkommen. Aber vorläufig fühlt er sich wohler, wenn er weiß, dass zwischen ihm und Hitler die österreichische Staatsgrenze liegt. Bevor er aufbricht, schickt er Heinrich George noch ein Schlüsselbund zurück, das George bei ihm zurückgelassen hat. Zuckmayer kennt ihn schon seit Jahren, aus der Zeit gleich nach dem Weltkrieg, als beide im Theaterbetrieb noch nahezu unbekannt waren. 1920 war er in Frankfurt zu einem Fest bei George eingeladen und sah, sobald er die Wohnung betrat, den Hausherrn splitterfasernackt auf einem Tisch stehen und betrunken auf einer Geige spielen. Er grölte, verteufelte alle sogenannte bürgerliche Kunst und feierte die Ekstase als einzig ehrliche, wahre, nackte Ausdrucksform der Schauspielerei. George ist ein Bühnenberserker mit dem Körper eines Bullen, der von einem Moment zum anderen aus explosivem Wüten in die zartesten lyrischen Töne überwechseln kann. Anfangs waren es vor allem die Regisseure des expressionistischen Theaters, die ihn zu ihrem Star machten. Doch inzwischen gibt es kaum jemanden im deutschen Film- oder Theatergeschäft, der sich Georges Ausstrahlungskraft entziehen kann. Natürlich bewundert auch Zuckmayer sein Können. Doch Georges Hemmungslosigkeit und Egozentrik sind ihm unheimlich. Auch wenn er gelegentlich schwer alkoholisierte Abende mit ihm verbringt, hält er immer ein wenig Distanz. George hat in der Vergangenheit oft mit ausgesprochen linken Regisseuren zusammengearbeitet, ist in Stücken von Brecht und Ernst Toller aufgetreten und im linken Schauspielermilieu zu Hause. Im vergangenen Sommer übernahm er jedoch überraschend im pommerschen Kolberg an der Ostsee die Hauptrolle in einem völkischen Propagandastück und ließ sich kurz darauf als Sprecher für die Hörspielfassung eines Weltkriegsdramas engagieren, das von dem SA-Dichter Eberhard Wolfgang Möller stammt. Das ist zumindest irritierend. Kann es sein, dass Georges Leidenschaft für wilde, ekstatische Ausbrüche und eine unbürgerliche Kunst eine neue Heimat bei den Nazis gefunden hat? In drei Städten gleichzeitig wird das neue Stück Silbersee von Georg Kaiser uraufgeführt. In Leipzig, Erfurt und Magdeburg. Die Theater haben sich förmlich um die Ehre gerissen, es als Erste auf die Bühne zu bringen. Max Reinhardt möchte es demnächst in Berlin inszenieren. Genau betrachtet ist der Text von Kaiser kein Schauspiel, sondern ein Libretto. Die Musik stammt von Kurt Weill, der seit dem Welterfolg von Brechts Drei-Groschen-Oper zur ersten Garde der Bühnenkomponisten in Deutschland zählt. Die Kritiker sind nicht überschwänglich, aber wohlwollend. Natürlich ist sich Kaiser auch in diesem Stück treu geblieben und hat eine etwas abstrakte Fabel ersonnen, in der philosophische Fragen von Recht und Unrecht, Rache und Vergebung verhandelt werden. Mit Politik hat das wenig bis nichts zu tun. Vor allem die Leipziger Aufführung prunkt mit großen Namen. Gustav Brecher, einer der vielgefeierten Dirigenten des Landes, hat die musikalische Leitung, der Intendant Detlef Sierk die Regie übernommen und das Bühnenbild stammt von Kaspar Neher, einem der ältesten Freunde und engsten Mitarbeiter Brechts. Die drei Premieren bleiben noch weitgehend ungestört, aber die Nationalsozialisten planen bereits Proteste gegen das Stück. Kurt Weill ist Jude, und Kaiser gilt als linker Autor, schon weil seine Bücher im linksliberalen Verlag Kiepenheuer erscheinen. In Erfurt genügen einige erste Unmutsbekundungen nationalistischer Gruppen, um das Stück gleich nach der zweiten Aufführung von der Bühne verschwinden zu lassen. In Magdeburg empören sich nicht allein die verschiedenen Organisationen der NSDAP über das Stück, sondern mit ihnen der Stahlhelm, der Landbund, die Ortsgruppe der Deutschnationalen, der Nationalverband Deutscher Offiziere und der monarchistische Frauenbund Königin Luise. Gemeinsam werfen sie Intendant Helmut Götze vor, das Theater mit der Aufführung zu einem Instrument gänzlich unkünstlerischer Bolschewisierungsversuche zu machen. Das Stück enthalte ungezählte, offene und versteckte Aufforderungen zum Klassenkampf und zur Gewalttätigkeit. Die Magdeburger Tageszeitung kündigt an, keine Theaterkritiken mehr zu veröffentlichen, bis das Stück vom Spielplan gestrichen ist. Es wird daraufhin 6 Tage nach der Premiere abgesetzt. In Leipzig kann sich der Silbersee noch eine Woche länger halten. Obwohl Kaiser kein Jude ist, nennt ihn die Leipziger Tageszeitung einen Literaturhebräer. Das alte Theater einen Tummelplatz der jüdischen Literaten und ist entsetzt, dass es sich Kurt Weill als Jude erlaubte, für seine schmierigen Zwecke sich einer deutschen Opernbühne zu bedienen. Am 4. März schließlich stören SA-Leute die Aufführung durch Geschrei und Pöbeleien, bis Gustav Brecher, der als Jude besonders brutal angegriffen wird, das Dirigentenpult verlassen und die Aufführung beenden muss. Die Intendanten aller drei Theater werden in den folgenden Wochen entlassen. Georg Kaisers literarische Laufbahn bricht abrupt ab. Bis zu seinem Tod 1945 werden auf deutschen Bühnen keine Stücke von ihm mehr gespielt. Kurt Weill muss nach Paris fliehen. Detlef Sierk geht mit seiner jüdischen Frau in die USA, wo er in Hollywood unter dem Namen Douglas Sirk als Regisseur vor allem von Melodramen gefeiert wird. Gustav Brecher emigriert auf Umwegen in die Niederlande. Aus Angst vor den deutschen Truppen nimmt er sich im Mai 1940 zusammen mit seiner Frau das Leben. Die Grippe flaut ab. In Berlin werden nur noch 300 bis 400 Neuerkrankungen pro Tag gemeldet. In Doberan bei Rostock greifen SA-Leute eine Veranstaltung des republiktreuen Reichsbanners an. Ein Angehöriger des Reichsbanners wird getötet, 9 Männer dieses Verbandes und 2 Nationalsozialisten werden schwer verletzt. In Duisburg-Hamborn werden Mitglieder der KPD in einem Bootshaus überfallen. Einer der Männer wird durch 2 Kopfschüsse und 1 Schuss in die Brust getötet. 3 andere erleiden schwere Schussverletzungen. Bei einer Schlägerei in Chemnitz-Erfenschlag zwischen Nationalsozialisten und Männern des Reichsbanners wird ein Mann durch einen Messerstich so schwer verletzt, dass er beim Transport ins Krankenhaus stirbt. Was soll das Schreiben noch? Sonntag, 19. Februar. Als Klaus Mann morgens im Haus seiner Eltern erwacht, spürt er nichts als den Wunsch zu sterben. Das Haus ist, vom Personal abgesehen, fast leer. Die Eltern sind in Paris, die Geschwister über das Land verteilt, nur Erika ist bei ihm in München. Manchmal gehen sie zusammen spazieren. Aber Erika hat so vieles andere im Kopf, vor allem die Arbeit für ihr Kabarett und natürlich Therese Giese, ihre neue Liebe. Für ihn bleibt da wenig Raum. So nüchtern wie möglich zieht er Bilanz, was er verlieren würde, wenn er jetzt sofort, in diesem Augenblick, dem Wunsch zu sterben nachgäbe. Er ist erst 26, aber er ahnt, dass die Chancen auf eine wirklich glückliche Verbindung für ihn gering sind. Er ist zu unstet, zu verführbar, zu schnell gelangweilt von anderen Menschen, als dass ihn eine feste Partnerschaft auf längere Zeit glücklich machen würde. Der einzige Mensch, mit dem er sich blind versteht und mit dem er sich ein gemeinsames Leben vorstellen könnte, ist seine Schwester Erika. Wenn er trotz aller Tageshektik die Gelegenheit zu einem kleinen Gespräch mit ihr findet, vielleicht für ein paar Worte nur, dann notiert er das abends wie eine Erfolgsmeldung in seinem Tagebuch. Und die Chance auf literarischen Ruhm fällt für jemanden wie ihn nun auch aus. Solange Hitler an der Macht ist, gibt es auf dem deutschen Buchmarkt keinen Platz mehr für ihn, da macht er sich nichts vor. Schon seit Tagen kann er nicht mehr konzentriert arbeiten, die politische und persönliche Nervosität ist zu groß. Das macht alles noch schlimmer. Vormittag sitzt er sonst, wie der Vater, konsequent am Schreibtisch. Die Arbeit bringt ihn dann innerlich ein wenig ins Gleichgewicht, sie verschafft ihm etwas Stabilität. Aber was soll das Schreiben jetzt noch? Wenn er Gift hätte, er würde nicht zögern. Wären da nicht Erika und seine Mutter? Ihnen will er keinen Schmerz zufügen, durch sie ist er ans Leben gebunden. Aber ihm wird immer klarer, dass er einen möglichen Tod Erikas nicht überleben würde. Ihr Tod würde seinen eigenen sofort nach sich ziehen. Auch die Arbeit könnte ihn dann nicht mehr halten. Er verspürt keine Todesangst. Der Tod kann nur eine Erlösung sein. Adolf Grimme, der frühere preußische Kultusminister, hat mit dem Sozialistischen Kulturbund der SPD eine Kundgebung in der Berliner Volksbühne organisiert. Schon vor Tagen wurde sie ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt. Als Grimme eine Stunde vor Beginn zu dem Theater aufbricht, stellt er allerdings fest, dass sämtliche Zufahrtsstraßen und Zugänge vollständig abgeriegelt sind. Die SA veranstaltet, teilt man ihm mit, um 12 Uhr ein Platzkonzert neben der Volksbühne, weshalb alle Straßen der Umgebung aus sicherheitspolizeilichen Gründen für den Verkehr gesperrt wurden. Der neue Berliner Polizeipräsident Magnus von Levezow, vor 4 Tagen von Göring ins Amt eingesetzt, überwacht die Maßnahmen persönlich. Die Kundgebung des Kulturbunds muss entfallen, schlicht und einfach, weil das Publikum nicht zum Theater gelangen kann. Grimme ist empört. Natürlich. Der Kulturbund will Schadenersatz vom preußischen Staat verlangen. Aber darüber hinaus ist Grimme die Sache äußerst peinlich. Schließlich hat Thomas Mann ihm einen ausführlichen Brief anvertraut, ein Bekenntnis zum Sozialismus, das Grimme auf der Veranstaltung verlesen sollte. Es wäre unentschuldbar, ein solches Bekenntnis eines Nobelpreisträgers jetzt, kurz vor der Wahl, nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Das kommt für Grimme nicht in Frage. Er muss sich etwas einfallen lassen. Auf Harry Graf Kessler wartet eine überraschende Nachricht, als er am Vormittag in der Krolloper zum Kongress »Das freie Wort« eintrifft. Der Organisationsausschuss des Kongresses hat ihn gestern Abend ins Präsidium der Veranstaltung gewählt, ohne es ihm mitzuteilen. Kessler ist verblüfft, nimmt es aber hin. Er weiß, alle Vorbereitungen mussten mit fliegender Eile getroffen werden. Vor nur 2 Wochen haben Kurt Grossmann und Willi Münzenberg im Café am Kurfürstendamm die Idee zu der getarnten Wahlkampfveranstaltung geboren. Jetzt sitzen fast 1000 Leute im Festsaal, darunter rund 100 Journalisten. Münzenberg hat den größten Teil der Kosten aus seinen kommunistischen Verlagskassen vorfinanziert und achtet darauf, dass weder sein Name noch seine Partei in Erscheinung tritt. Bislang war die KPD nicht mal zur Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten in einer Volksfront bereit. Wenn Münzenberg jetzt verdeckt eine Veranstaltung zum klassisch-liberalen Thema Meinungsfreiheit unterstützt, dann zeigt das, wie weit sein Herz geworden ist im Widerstand gegen Hitler. Und wie groß die Ohnmacht der Linken. Kommunistische Demonstrationen, Kundgebungen, Versammlungen werden seit Wochen von den Nazis konsequent gestört, angegriffen, gewaltsam gesprengt oder schon vorab von der Polizei verboten. Grossmann, der den Kongress gemeinsam mit Rudolf Olden organisiert, hat bei der Zusammenstellung des Programms von Anfang an versucht, mit großen Namen zu prunken. Er wollte der Veranstaltung besonderen Glanz und öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Doch dann kamen die Absagen von Albert Einstein, Ricarda Huch und Heinrich Mann. Auch aus dem angekündigten Eröffnungsvortrag von Thomas Mann ist nichts geworden. Jetzt wird stattdessen eine Riege von ehrwürdigen, aber nicht eben elektrisierenden Professoren wohlmeinende Referate halten. Der einzige prominente Gast im Publikum ist Käthe Kollwitz. Grossmann hat mit seinen Ankündigungen hohe Erwartungen geweckt. Umso sicherer wird das Publikum jetzt enttäuscht sein. Am späten Vormittag wird er aus dem Saal ans Telefon gerufen. Adolf Grimme ist dran, berichtet kurz, wie Polizei und SA es geschafft haben, die Kundgebung des Sozialistischen Kulturbunds in der Volksbühne zu torpedieren, und fragt, ob er Thomas Manns Grußbotschaft, ein Bekenntnis zum Sozialismus, auf dem Kongress vortragen kann. Grossmann ist begeistert. Vom ersten Augenblick an überwachen ein Polizeioberleutnant und ein Kriminalkommissar die Veranstaltung und drohen, sie sofort aufzulösen, sollte auch nur ein Satz fallen, der nach den Notverordnungen vom 4. Februar als staatsfeindlich betrachtet werden kann. Grossmann bietet ihn an, sich an einen Tisch auf der Bühne zu setzen, damit ihre Bedeutung sofort für alle, auch die Zuschauer im Saal, sichtbar wird. Aber sie wollen lieber im Hintergrund bleiben. Natürlich haben Grossmann und Olden mit Überwachung gerechnet. Vorsichtshalber lassen sie deshalb die Resolution des Kongresses mit der Forderung, die Meinungsfreiheit uneingeschränkt wiederherzustellen, gleich zu Beginn verabschieden, noch bevor es irgendeinen Grund gibt, die Veranstaltung abzubrechen. Danach erst folgen die Referate, die hochgebildet, aber entsetzlich zäh und umständlich sind. Es gibt nicht viele Zuhörer im Saal, die ihnen folgen können. Auch die beiden polizeilichen Überwacher können es nicht. Der Kriminalkommissar habe, flüstert man Grossmann zu, zwischendurch den Saal verlassen und mit dem Präsidium telefoniert, um Unterstützung anzufordern. Wie soll er verbieten, was er gar nicht versteht? Sobald Adolf Grimme den Saal betritt, unterbrechen Olden und Grossmann den Programmablauf und schicken ihn aufs Podium. Augenblicklich wechselt die Stimmung. Grimme ist ein bekannter Mann und Pfui-Rufe werden laut, als er berichtet, mit welchem miesen Trick die Nazis die Veranstaltung in der Volksbühne blockiert haben. Und dann, endlich, liefert die Botschaft Thomas Manns, die Grimme nun verliest, den Zuhörern ein paar Formulierungen, an denen sie sich entzünden können. Im Grunde wiederholt Mann, was er schon oft gesagt hat. Der Nationalismus ist eine Idee der Vergangenheit, des 19. Jahrhunderts. Die Zukunft gehört der Kooperation der Nationen. Jeder Mensch von Gefühl und Verstand, auch jeder bessere Politiker, weiß, dass die Völker Europas heute nicht mehr einzeln und abgeschlossen für sich zu leben und zu gedeihen vermögen, sondern dass sie aufeinander angewiesen sind und eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Solcher Lebensnotwendigkeit, irgendwelche völkische Naturromantik als Argument entgegenzustellen, ist nichts als Quertreiberei. Kaum ist Grimme vom Podium abgetreten, schläfert das nächste professorale Referat das Publikum wieder ein. Die ersten Zuhörer stehen auf, um sich auf den Heimweg zu machen. Doch Grossmann und Olden haben vorgesorgt. Der letzte Redner ist Wolfgang Heine, ein SPD-Mann und begnadeter Polemiker. Er zieht mit so viel Wut und Witz über die neue Regierung her, dass der Saal in befreites Lachen ausbricht. Und der vom Polizeipräsidium entsandte neue Überwacher aufspringt und die Veranstaltung lautstark für aufgelöst erklärt. Sofort bilden sich Sprechchöre. Weiterreden! Weiterreden! Es wird Freiheit und Rotfront gerufen. Schließlich singt ein großer Teil der Zuhörer, während sie den Saal räumen, die Internationale und Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das verleiht dem Auszug aus dem Opernhaus ein starkes, mitreißendes Pathos. Grossmann und Olden können mit ihrer Programmplanung zufrieden sein. Harry Graf Kessler ahnt auf seinem Heimweg, dass dies für lange Zeit die letzte Gelegenheit war, sich in Berlin öffentlich für die Freiheit des Wortes und der Meinungen einzusetzen. Als er zu Hause ankommt, hat sich die Nachricht vom Abbruch des Kongresses bereits herumgesprochen. Er sieht vom Fenster seiner Wohnung aus, wie die Portiersfrau, deren Mann in der SA ist, vom Hof aus mit erhobener Faust zu seiner Etage hinauf droht und hysterisch schreit: »Das geschieht denen ganz recht! Dem Verbrecherpack da oben muss noch ganz anders geholfen werden!« Die aufgeheizte Atmosphäre in der Stadt macht Kessler neugierig. Er geht noch einmal aus dem Haus und nimmt am Nachmittag an einer Protestversammlung des Reichsbanners im Lustgarten vor dem Berliner Dom teil. Der Park ist übervoll, 30 bis 40.000 Leute sind gekommen, schätzt Kessler. Die meisten haben die schwarz-rot-goldene Fahne bei sich. Der Ablauf der Kundgebung zeigt, wie gefährlich jeder Versuch geworden ist, für die Weimarer Republik einzutreten. Die Demonstranten haben sich vorab in den verschiedenen Stadtteilen in Gruppen gesammelt und gingen immer nur gemeinsam, um sich auf dem Weg zum Lustgarten gegenseitig zu schützen. Eine der Marschkolonnen ist unterwegs von Nazis beschossen worden, es gab zwei Verwundete. Beide wurden notdürftig verbunden, sind aber dennoch auf der Versammlung. Denn selbst wenn sie wollten, könnten sie sich nicht allein auf den Heimweg machen, es wäre zu riskant. Nach den üblichen Ansprachen laufen die Demonstranten noch gemeinsam durch die französische Straße zum Gendarmenmarkt. Erst nachdem sie sich dort vor der Treppe des Schauspielhauses noch einmal gesammelt haben, teilen sie sich auf und bewegen sich in geschlossenen Zügen zurück in ihre Stadtviertel. Am Abend gibt Georg Bernhard, der frühere Chefredakteur der Vossischen Zeitung, in seiner Villa eine große Gesellschaft mit Hauskonzert. Unter den Gästen sind auch Harry Graf Kessler und Heinrich Mann. Bernhard gehört wie Kessler und Mann zu den hartnäckigen Vorkämpfern für eine Aussöhnung mit Frankreich. Schon deshalb, und weil er Jude ist, bekämpfen ihn die Nationalisten im Land. Er hat die Vossische Zeitung zu einem der einflussreichsten und bedeutendsten Blätter des Landes gemacht. Doch 1930 überwarf er sich mit seinen Verlegern, den Brüdern Ullstein, und musste die Zeitung verlassen. Seither arbeitet er als Lobbyist für einen Wirtschaftsverband, verfügt aber weiterhin über beste politische Verbindungen. Eine Abendgesellschaft bei ihm ist immer auch eine Nachrichtenbörse. Zu so einem Empfang geht Heinrich Mann allein, ohne Nelly Kröger. Bernhard hat ausländische Diplomaten eingeladen und dazu einige liberale Politiker, die inzwischen von den Nazis gestürzt worden sind. Die Stimmung ist entsetzlich niedergedrückt. Noch vor 3 Wochen haben sich viele der Gäste auf dem Presseball in den Zoosälen getroffen, haben sich zugeprostet und geplaudert. Natürlich machten sie sich damals Gedanken wegen Schleichers Rücktritt. Ein solcher Machtwechsel konnte für sie berufliche Folgen haben, das gehört zu den Spielregeln der Demokratie. Mal war man in einem Regierungsamt, mal in der Opposition. Aber letztlich änderte das nicht viel. Sie fühlten sich sicher und souverän, schließlich zählten sie zu den Entscheidungsträgern des Staates. Damit ist es jetzt vorbei. Der Boden unter den Füßen ist inzwischen extrem brüchig geworden. Für einige der Anwesenden wird der Empfang bei Bernhard vorläufig das letzte Fest in Berlin gewesen sein. Sie haben ihre Koffer gepackt und Fahrkarten gekauft. Sie nehmen an, nur für kurze Zeit im Ausland bleiben zu müssen. Lange kann es ja nicht dauern, bis Hitler abgewirtschaftet hat. Aber derzeit ist die Lage zu unübersichtlich. Besser man weicht aus. Hauptthema der Gespräche ist das Tempo, mit dem sich die Nationalsozialisten Verwaltung und Polizei gefügig machen und das Führungspersonal austauschen. Die jüngsten Entscheidungen machen viele sprachlos. Görings Schießerlass richtet sich, versuchen sie sich zu beruhigen, wohl in erster Linie gegen die Kommunisten, nicht gegen die bürgerlichen Parteien. Aber es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, der Erlass ist unzweifelhaft illegal, was jedoch erschreckenderweise keine Konsequenzen hat. Unter den Gästen ist auch Wilhelm Abeck, ehemals Staatssekretär im preußischen Innenministerium. Vor gut 2 Jahren waren Heinrich Mann und Wilhelm Herzog bei ihm und bestürmten ihn, entschlossener gegen Hitler und den Straßenterror der SA vorzugehen. Inzwischen ist Abeck aus seinem Amt entfernt worden, die von ihm so hervorragend ausgebildete und aufgerüstete Polizei untersteht jetzt Göring. Aber Abeck hat natürlich nach wie vor Vertraute im Ministerium, die ihm unter der Hand Informationen zukommen lassen. Und diese Nachrichten sind bestürzend, ja unglaublich. Die Nationalsozialisten planen ein Blutbad, berichtet er Harry Graf Kessler und Heinrich Mann. Die schwarzen Listen, nach denen verhaftet und systematisch gemordet werden soll, sind schon zusammengestellt und verteilt worden. Wahrscheinlich werden die Nazis, hat man Abeck verraten, kurz vor oder nach den Wahlen am 5. März losschlagen. Abeck nimmt diese Hinweise sehr ernst. Er selbst wechselt jede Nacht die Wohnung, um einer Verhaftung auszuweichen, und wird sehr bald in die Schweiz gehen. Es hat keinen Sinn, sich hier in Berlin abschlachten zu lassen, sagt er. Graf Kessler solle sich vorsehen. Auch Heinrich Mann warnt er eindringlich. Von einigen Gästen wird Heinrich Mann auf die dramatische Sitzung in der Akademie am vergangenen Mittwoch angesprochen. Die Zeitungen haben Manns Rücktritt ausführlich kommentiert. Die Affäre ist Stadtgespräch. Aber Heinrich Mann kann ihnen wenig Neues erzählen. Er hat ja eigentlich gar nicht an der Sitzung teilgenommen. Auch der französische Botschafter André-François Poncet hört ihm zu. Sein Amtssitz liegt am Pariser Platz, direkt vis-à-vis des Akademiegebäudes. Obwohl Mann seinen Austritt aus der Akademie als Nebensache abzutun versucht, reagiert François Poncet sehr ernst. »Wenn Sie über den Pariser Platz kommen«, sagt er zu Mann, »mein Haus steht Ihnen offen.« Die Anspielung ist unmissverständlich. François Poncet hält Heinrich Mann für so gefährdet, dass er ihm für den Notfall den exterritorialen Boden seiner Botschaft als Zuflucht anbietet. In Erfurt geraten gegen Mitternacht zwei SA-Leute in Streit mit zwei Kommunisten und schießen. Einer der Kommunisten stirbt am Tatort, der andere wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. In Osthofen bei Worms greifen etwa 250 Nationalsozialisten eine Gruppe von 12 bis 15 Mitgliedern des Reichsbanners an. 5 Männer werden schwer verletzt, ein Kind wird angeschossen. An die Kasse. Montag, 20. Februar. Der Verleger Wieland Herzfelde bittet Harry Graf Kessler dringend um ein Gespräch. Die beiden kennen sich seit dem Krieg. Herzfelde war damals noch ein blutjunger Soldat. Er hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er Kommunist ist, und der Graf hat sich nie sonderlich daran gestört. Schon seit dem Tag, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, hat Herzfelde nicht mehr in seiner Wohnung übernachtet. Er gehört zu den wenigen, die sich sofort klargemacht haben, wozu die Nazis fähig sind, sobald sie die Macht in Händen halten. Und der Überfall der SA auf Wohnung und Atelier von George Gross, der zu den wichtigsten Künstlern in Herzfeldes Verlag zählt, gleich nach Hitlers Machtübernahme, hat seine Befürchtungen bestätigt. Herzfelde hat Informationen, die nur zu gut zu dem passen, was Graf Kessler gestern von Ex-Staatssekretär Abeck erfuhr. Ein Informant aus der SA hat ihm zugetragen, dass die Nazis ein fingiertes Attentat auf Hitler planen. Der Anschlag, den Hitler selbstverständlich unbeschadet überstehen wird, soll Signal und Rechtfertigung für ein Blutbad sein, das die Nationalsozialisten dann unter ihren Gegnern anrichten wollen. Auch ein Gespräch zwischen SA-Chef Röhm und Hitler, das diese Informationen bestätigt, ist angeblich mitgehört worden. Das Vorhaben muss, meint Herzfelde, so schnell wie möglich publik gemacht werden, auch in der ausländischen Presse. Das ist in seinen Augen das beste Mittel, die Absichten zu durchkreuzen. Graf Kessler soll mit seinen internationalen Verbindungen helfen. Ist erst einmal öffentlich bekannt, was die Nazis vorhaben, hat es für sie keinen Sinn mehr, an dem Plan festzuhalten. Oskar Lörke ist mit den Nerven am Ende. Er war schon gestern den ganzen Tag über unruhig und hat sich durch Arbeit abzulenken versucht. Für heute ist in der Akademie die Aussprache der Schriftsteller über den Austritt Heinrich Manns oder ehrlicher gesagt über seine Vertreibung angesetzt. Lörke hasst solche politischen Kontroversen, sie machen ihn hilflos. Er hat nicht die Kraft, sich mit so etwas herumzuschlagen. Aber eines ist ihm klar, die zerstrittene Schriftstellerabteilung ist weiterhin in Gefahr. Ein NS-Minister wie Rust wird keine große Geduld mit ihr haben. Sollte die Aussprache mit einer Loyalitätserklärung für Heinrich Mann oder sogar mit offener Kritik an Rusts Vorgehen enden, wird er die Abteilung schließen oder zumindest radikal umgestalten und Lörke seine Stellung als Akademiesekretär in kurzer oder ganz kurzer Zeit verlieren. Schon vor der Sitzung verbreitet sich eine so gewittrige Stimmung, wie Lörke sie noch nie erlebt hat. Leonhard Frank schreitet drohend auf und ab. Döblin ist auf eine unheimliche Weise zurückhaltend. Die Erwartungen sind enorm, aber obwohl alle Mitglieder der Sektion zu der Aussprache eingeladen wurden, hat sich am frühen Abend gegen 6 Uhr nur eine jämmerlich kleine Runde von 7 Autoren eingefunden. Thomas Mann ist nach Abschluss seiner Wagner-Vortragsreise noch in Paris geblieben. Ricarda Huch, die stellvertretende Vorsitzende der Abteilung, konnte aus Heidelberg nicht kommen. Ina Seidel, die bei Heinrich Manns Rücktritt am Mittwoch noch dabei war, hat sich krank gemeldet. Die übrigen Auswärtigen haben sich brieflich entschuldigt. Nur Rudolf Binding ist aus Hessen angereist. Er gehört zu den konservativsten, manche sagen zu den reaktionärsten Autoren in der Akademie. Er schreibt gefühlvolle, klug gebaute Erzählungen, die viel gelesen werden, aber seine Kriegstagebücher bilden so etwas wie das ideologische Gegenstück zu Remarques »Im Westen nichts Neues«. Sie feiern den soldatischen Kampf als wichtigste Bewährungsprobe im Leben eines Mannes, durch die sein Charakter im Feuer der Schlachten zur nötigen Härte geschmiedet wird. Binding ist der Typ des Herrenreiters, der gern von hohen Idealen spricht, aber im Grunde einen elitären Dünkel pflegt. Während die vorangegangene Sitzung sich zu einem Drama in 5 Akten auswuchs, entwickelt sich die heutige zu einer Art Duell mit Sekundanten, zu einem Zweikampf zwischen 2 Schriftstellern, die vieles gemeinsam haben und doch radikal unterschiedlich sind: Gottfried Benn und Alfred Döblin. Beide sind ausgebildete Ärzte, beide von der Literatur besessen und leidenschaftliche Avantgardisten. Beide gehörten vor dem Ersten Weltkrieg zur Berliner Bohème um Else Lasker Schüler, die sich im Café des Westens am Kurfürstendamm von den Touristen bestaunen ließ. Und beide veröffentlichten erste Texte im Sturm, der Zeitschrift der Expressionisten, die von Herwart Walden, damals Lasker Schülers Ehemann, herausgegeben wurde. Doch Döblin ist ein Erzähler und Epiker reinsten Wassers, ein Vielschreiber, dessen gewaltige Sprachströme niemals zu versiegen scheinen und der in rasantem Rhythmus Buch um Buch veröffentlicht. Mit Berlin-Alexanderplatz hat er vor 3 Jahren einen enormen Erfolg erzielt. Der Geschichte des einfachen Mannes Franz Bieberkopf, der sich im Strudel des Metropolenlebens verzweifelt über Wasser zu halten versucht. Es ist ein Meisterwerk, ein monumentaler Großstadtroman, wie er nur selten gelingt, geschrieben in einer gewagten Montagetechnik, aber zugleich so spannend, so anrührend und lebendig, dass er die Rezensenten und das Publikum gleichermaßen begeisterte. Und als dann noch Heinrich George, der Weltstar des deutschen Kinos, in der Verfilmung in Bieberkopfs Haut schlüpfte, wuchs die Figur zu einem modernen Berliner Mythos heran. All das hat Döblin zwar nicht zu einem reichen, aber doch zu einem wohlhabenden Mann gemacht, der seine Arztpraxis aus dem armen Osten der Stadt an den Kaiserdamm in Charlottenburg verlegen konnte. Ben dagegen ist ein Lyriker, der um jedes einzelne Wort, jede Silbe, jeden Klang kämpft. Seine wenigen Bücher sind oft verschwindend schmal und erreichen nur eine verschwindend kleine Leserschaft. Aber für einige Kritiker zählen seine Gedichte zum Besten und Bedeutendsten, was in diesen Jahren geschrieben wird. Er ist ein Autor für literarische Feinschmecker. Sie rühmen ihn in hymnischen Tönen und bestärken ihn in seinem Bewusstsein, zur Geistesaristokratie des Landes zu gehören. Dichtung ist für Ben die Sphäre allerhöchster Ansprüche. Sie muss, wenn sie Beachtung verdienen will, weit über die Moden und Wechselfälle der Gegenwart hinausreichen. Anders als Döblin, der sich als politisch denkenden, sozial engagierten, die Gegenwart sorgfältig beobachtenden Schriftsteller versteht, betrachtet sich Ben als Dichter, der alles Politische und Zeitgebundene hinter sich lassen will, um mit seiner Poesie zu überdauernder, ja ewiger Geltung vorzudringen. Er liebt eine Sentenz, die er einmal bei Nietzsche fand. Danach stehen die wahren Genies einsam in ihrer Epoche und sind wie Riesen, die ihre Botschaften über die Abgründe der Jahrhunderte den Riesen anderer Epochen zurufen und sich nicht stören lassen durch das mutwillig lärmende Gezwerg, das unter ihnen wegkriecht. Aber Bens Leben steht in drastischem Gegensatz zu seinem hochfahrenden Selbstbild. Seine Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten liegt im ersten Stock eines öden Kreuzberger Eckhauses und bringt so wenig ein, dass er in den 4 Räumen zugleich noch wohnen muss. Er hat sie mit gebrauchtem, lieblos zusammengewürfeltem Hausrat eingerichtet. Über allem liegt eine Atmosphäre melancholischer Ärmlichkeit, die nicht gerade dazu beiträgt, zahlungskräftige Patienten anzulocken. Hauptsächlich behandelt Ben die Prostituierten, die in den Nebenstraßen ihrer Arbeit nachgehen. Wenn sich Gelegenheit bietet, kümmert er sich gern auch um Schriftstellerkollegen, um Karl Sternheim zum Beispiel, den vielgespielten Dramatiker, der an Syphilis leidet, sich allerdings als ein unwilliger, schwer beeinflussbarer Patient entpuppt. Oder auch um Oskar Lörke, dem er mit Hausbesuchen beistand, als der einmal vor Jahren mit Angina und hohem Fieber im Bett lag. Obwohl Ben ein recht kleiner, etwas dicklicher Mann mit Halbglatze ist, hat er erstaunlichen Erfolg bei Frauen. Meist sind es Schriftstellerin, Künstlerin oder Schauspielerin. Allerdings ist er kein Romantiker, sondern ein Liebhaber mit recht kühlem Herzen. Er schreibt gekonnte Liebesbriefe, hält seine Freundinnen aber fast immer auf Distanz und pflegt mitunter zwei oder mehrere Verhältnisse zur gleichen Zeit. Nicht jede der Frauen kommt gut damit zurecht. Mopsa Sternheim, die Tochter Karl Sternheims, ist erst 21 und damit fast 20 Jahre jünger als Ben, als sie sich in ihn verliebt und seinetwegen einen Selbstmordversuch unternimmt. 3 Jahre später ruft die Schauspielerin Lili Breda bei Ben an, um sich von ihm zu verabschieden. Unmittelbar nachdem sie aufgelegt hat, stürzt sie sich aus dem Fenster ihrer Wohnung im 5. Stock. Auch derzeit gibt es 2 Schauspielerinnen, mit denen Ben Verhältnisse hat. Tilly Wedekind, die Witwe Frank Wedekinds, und Elinor Büller. Beide begegnen sich gelegentlich im Berliner Theatermilieu und Ben ist sehr um Diskretion bemüht, die Frauen sollen möglichst nichts von seiner Liaison mit der jeweils anderen erfahren. Der Kontrast zwischen seinem Anspruch auf literarische Größe und seiner dürftigen materiellen Existenz setzt Ben zu. Er ist ein stolzer, leicht zu kränkender Mann. Die nobelsten Zeitschriften und Verlage drucken seine Gedichte und Essays, aber sie zahlen schlecht. Das empört ihn so sehr, dass er einmal ausgerechnet hat, mit seiner literarischen Arbeit im Schnitt nur 4,50 € monatlich zu verdienen. Da auch seine, wie er sagt, mikroskopisch kleine, degutante Praxis wenig abwirft, sieht er jetzt, mit fast 50 Jahren, kaum noch Chancen, jemals ein einigermaßen auskömmliches Leben zu führen. Als er Tilly Wedekind nach einem Theaterbesuch zum ersten Mal in seine Wohnung einlädt und durch die 4 schäbigen Räume führt, steht sie schließlich im Abendkleid in seinem Ordinationszimmer mit dem gynäkologischen Untersuchungsstuhl und den stahlglänzenden Instrumenten im Glasschrank. Ben zieht sogar, weil er sich darin am wohlsten fühlt, seinen weißen Arztkittel an. So, denkt Tilly, nun wird er dich schlachten. Er ist ihr unheimlich mit seinem abseitigen Blick, doch dann führt er sie in seinen Wohnraum, dessen Wände mit Bücherregalen förmlich tapeziert sind, bringt Brötchen, Obst und Sekt, und die Situation entspannt sich. Als er vor einigen Jahren so knapp bei Kasse war, dass er seine Steuern nicht pünktlich zahlen konnte, drohte das Finanzamt prompt mit Pfändung. Und er war vor Zorn über diese Demütigung ganz außer sich. Dieser verkrachte und verlumpte Staat, wütete er damals, muss zertrümmert werden. Umso wichtiger ist für Ben die Akademie. Vor einem Jahr rief ihn Oskar Lörke überraschend abends an und teilte ihm mit, die Literaturabteilung habe ihn zu ihrem neuen Mitglied gewählt. »Aber machen Sie doch keine Witze mit mir, altem Mann«, antwortete er. Er war ungeheuer glücklich. Nun endlich bekam er die offizielle Anerkennung, die ihm so fehlte. Endlich gestand man ihm seinen Platz in der literarischen Elite des Landes zu. Jetzt war er kein ärmlicher Prostituiertenarzt mehr, der für seine Gedichte kaum mehr als ein paar gute Kritiken bekam, sondern nahm seinen Sitz ein in der Tafelrunde der berühmtesten deutschsprachigen Schriftsteller der Zeit. Intern war seine Berufung in die Akademie nicht einfach. Thomas und Heinrich Mann plädierten für die Aufnahme Bens, weil sie in ihm einen Sprachkünstler von hohem Rang sahen, aber auch einen Intellektuellen, der Geschichte und Kultur aus einer grausam kaltherzigen, quasi naturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Das passte gut zu der smarten Sachlichkeit, die seit ein paar Jahren den Geschmack der Zeit prägte. Auch Oskar Lörke, der mit Ben befreundet ist, setzte sich für ihn ein. Doch Ricarda Huch, immerhin die stellvertretende Vorsitzende der Abteilung, betrachtete Bens betont nihilistischen Ton als billige Attitüde und nicht als das Ergebnis einer bis auf die Knochen ernüchterten Lebenshaltung. »Gottfried Ben finde ich unmöglich. Es gibt viel Ekelhaftes im Leben, aber man ist nicht deshalb ein Dichter, weil man viele Ekelhaftigkeiten aneinanderreiht. Es ist auch wahr, dass unsere Sprache abgegriffen ist, aber man wird dieser Hemmung nicht dadurch Herr, dass man lauter ungewöhnliche, abseitige und auffallende Wörter gebraucht. Wie wichtig die Akademie für Ben ist, lässt sich auch daran ablesen, dass er fast keine Sitzung versäumt. Heute ist Präsident Schillings in die Schriftstellerabteilung gekommen, weil er, wie er sofort klarstellt, jeden öffentlichen Protest in der Affäre um Heinrich Mann verhindern will. Die Lage ist, sagt er, fortdauernd schwierig, und er bittet die Schriftsteller im Interesse der Zukunft der Akademie nachdrücklich um eine versöhnliche Einigung. Sofort hakt Döblin ein und bringt den Präsidenten durch eine einfache Frage in Verlegenheit, mit der Schillings eigentlich rechnen musste. Warum er die Lage für unverändert schwierig hält? Schillings Antwort fällt, wie so oft, vage aus. Er hält sich gern bedeckt. Die Schwierigkeiten kommen, meint er, in den zahlreichen Kommentaren der Zeitungen zum Ausdruck. Das ist ein seltsames, aus der Luft gegriffenes Argument, denn natürlich weiß jeder der Anwesenden, dass nicht die Zeitungen über den Fortbestand der Akademie entscheiden, sondern die neue Regierung. Doch die hat sich, wie Schillings eingestehen muss, nicht wieder gemeldet, nachdem Käthe Kollwitz und Heinrich Mann am Mittwoch ihren Abschied nahmen. Wenn Schillings die Abteilung dennoch drängt, keine neuen Gefahren durch eine Protesterklärung heraufzubeschwören, macht er damit indirekt vor allem einen Punkt deutlich. Jede öffentliche Regierungskritik, auf die eine unabhängige Akademie selbstverständlich ein Recht haben sollte, kann derzeit zur Schließung führen. Hat Minister Rust überhaupt das Recht, die Akademie aufzulösen? Gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür? Falls ja, wie sieht sie aus? Mit einem Mal stehen lauter juristische Fragen im Mittelpunkt der Diskussion. Doch die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, für den Fortbestand einer Akademie zu kämpfen, der ein Maulkorb aufgezwungen wird, diskutiert niemand. Ben interessieren die formellen rechtlichen Fragen allerdings wenig. Er schiebt sie beiseite und möchte vielmehr von Döblin erfahren, welches Ziel diese Sitzung heute eigentlich verfolgt. Döblin hat am Mittwoch einen Protest der Sektion für Dichtung angekündigt. Ben würde nun gern wissen, gegen wen sich der Protest richten soll. Schließlich sind Kollwitz und Mann freiwillig ausgetreten. Dagegen kann die Abteilung schlecht protestieren. Damit beginnt der Schlagabtausch zwischen ihm und Döblin, zu dem sich die anderen Sitzungsteilnehmer zwar gelegentlich zu Wort melden, aber im Grunde nicht viel beizutragen haben. Döblin geht es vor allem darum, zu zeigen, dass Rust kein Recht hatte, die Akademie und Heinrich Mann mit seinem Ultimatum unter Druck zu setzen, da die Akademie laut Satzung unabhängig ist und keine politischen Vorgaben oder Eingriffe dulden muss. Schillings hat zwar, fasst Döblin die derzeitige Lage zusammen, durch seine Willfährigkeit gegenüber dem Minister den Bestand der Akademie gesichert, aber deren Würde und Unabhängigkeit verspielt. Ben findet diese Argumente ganz und gar falsch. So wie er die Satzung der Akademie versteht, hat Heinrich Mann als Vorsitzender der Literaturabteilung ein Amt übernommen, für das er eine jährliche Aufwandsentschädigung erhält und ist folglich dem Minister als eine Art Sachverständiger für literarische Fragen verpflichtet. Und eben diesem Minister hat Mann auf einem Wahlplakat Barbarei vorgeworfen und dazu aufgerufen, dessen Partei durch die Zusammenarbeit zwischen KPD und SPD zu bekämpfen. Damit habe Heinrich Mann den Kampf gegen eine legal und verfassungsmäßig gebildete Regierung eröffnet. Erst daraufhin, das betont Ben scharf, hat sich die Regierung zur Wehr gesetzt. Nicht die Akademie ist angegriffen worden, sondern Heinrich Mann hat die Regierung angegriffen. Deshalb kommt, folgert Ben, ein Protest auch gar nicht in Frage. Er ereifert sich mehr und mehr. Es gibt Mitglieder dieser Akademie, schimpft er, die immerzu die Interessen der Akademie zurückstellen. Alles andere ist für sie wichtiger. Die Weimarer Verfassung, der Zusammenschluss der Arbeiterparteien, hemmungslose politische Agitation. Dabei ist die Akademie, beharrt er, mit ihrer großen Tradition eine glanzvolle Institution und die einzige, die künstlerisch repräsentative Schriftsteller hervorheben und vor allen übrigen auszeichnen kann. Damit wird der Kern des Konflikts zwischen Döblin und Ben unübersehbar. Döblin will, indem er den Umgang der Nazis mit der Akademie öffentlich anprangert, letztlich die Verfassung und die Bürgerrechte verteidigen. Für Ben dagegen, der nie ein Freund der Republik war, ist deren Verfassung zweitrangig. Ihm geht es darum, die Akademie zu erhalten, nicht zuletzt, weil sie für ihn persönlich eine hohe Bedeutung hat. Die Positionen sind unversöhnlich. Zudem ist für Dublin absehbar, dass er und seine beiden Mitstreiter Frank und Fulda bei einer Abstimmung in der Minderheit sein werden. Also bleiben ihnen nur zwei Optionen. Sie können ihren Protest durch einen demonstrativen Austritt sichtbar machen, würden damit aber jeden Einfluss auf die Akademie aus der Hand geben und Ben mit seinen Leuten die Möglichkeit, sich als Sieger des Konflikts darzustellen. Oder sie versuchen trotz allem, eine verklausulierte Formulierung ihrer Kritik in die angekündigte Erklärung einzuschmuggeln und hoffen, dass sie in der Öffentlichkeit als Widerstandsgeste verstanden wird. Sehr lange, fast 2 Stunden, wird um diese kleine Erklärung gerungen. Schillings hat nicht so viel Zeit, er muss noch zu einem anderen Termin und verabschiedet sich, allerdings nicht, ohne die Anwesenden daran zu erinnern, dass er als Präsident jede Verlautbarung der Akademie absegnen muss, bevor sie veröffentlicht werden darf. Er will, daran lässt er keinen Zweifel, in dieser Affäre unbedingt die Kontrolle behalten. Da bei einer so entscheidenden Stellungnahme der Abteilung außerdem wohl die Zustimmung der nicht anwesenden Mitglieder eingeholt werden sollte, wird die Situation noch unübersichtlicher. Eine rasche, entschiedene Reaktion, wie sie Dublin am vergangenen Mittwoch nach dem solidarischen Austritt Martin Wagners vorschwebte, ist wohl gar nicht möglich. Schließlich einigt man sich auf einen Satz des Dankes an Heinrich Mann. Banal genug. Und auf 2 umständliche Sätze, die Selbstbewusstsein dokumentieren sollen, aber viel eher nach einer mutlosen Kompromissformel klingen. Die Abteilung für Dichtung bedauert tief den Austritt des großen Künstlers Heinrich Mann aus ihren Reihen und dankt ihm, dass er jahrelang seinen Namen und seine Kraft der Abteilung als Vorsitzender zur Verfügung gestellt hat. Die Abteilung ist entschlossen, auch in erregter Zeit sich keinen Schritt von ihrer Pflicht abdrängen zu lassen, die Freiheit des künstlerischen Schaffens zu schützen. Sie sieht sich zu dieser Erklärung genötigt, da sie sich klar bewusst ist, dass der Reichtum der deutschen Kunst zu allen Zeiten aus der Mannigfaltigkeit der Weltanschauungen erwachsen ist. Zur selben Zeit, zu der die Mitglieder der Sektion für Dichtung in der Akademie zusammentreten, um 6 Uhr abends, beginnt nur 200-300 Meter entfernt eine andere Konferenz, die erheblichen Einfluss auf die Zukunft des Landes hat. Im Reichstagspräsidentenpalais, seit 1932 der Amtssitz von Hermann Göring, treffen 26 einflussreiche Wirtschaftsführer ein. Unter ihnen der Vorsitzende des Reichsverbandes der deutschen Industrie, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, und Georg von Schnitzler, Vorstandsmitglied der IG Farben, aber auch Unternehmer wie Fritz Springorum, Friedrich Flick und Günter Quandt. Hitler hält für die Herren eine 1,5-stündige Rede, in der er von den Vorzügen der Diktatur gegenüber der Demokratie schwärmt, die Unverletzlichkeit des Privateigentums beschwört und die NSDAP als einzige Retterin vor der kommunistischen Gefahr im Land anpreist. Danach verlässt er das Treffen und Göring meldet sich zu Wort. Er hat nicht viel zu sagen. Er stellt nur kurz fest, dass die Wahlkampfkassen der Partei, der SA und SS, völlig erschöpft sind und die kommende Wahl am 5. März für das Schicksal des Landes von entscheidender Bedeutung ist. Dann verlässt auch er den Raum. Daraufhin erhebt sich Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht, der das Treffen organisiert hat, mit den Worten: »Und nun, meine Herren, an die Kasse!« und verlangt von den versammelten Wirtschaftsführern Spendenzusagen in Höhe von 3 Millionen Reichsmark. Schon am nächsten Tag überbringt Göring Wahlkampfleiter Goebbels die freudige Mitteilung, ab sofort lägen 3 Millionen für die NSDAP und die Deutschnationalen bereit. Goebbels ist begeistert und trommelt sofort seine Propagandaabteilung zusammen. Jetzt werden wir einen Wahlkampf aufdrehen! Der Austausch des Führungspersonals in den Behörden wird von den Nazis fortgesetzt. Im Berliner Polizeipräsidium werden 4 Offiziere und eine Regierungsrätin zwangsbeurlaubt. Einer der Beamten war in der Abteilung der politischen Polizei mit der Beobachtung rechtsradikaler Aktivitäten betraut. In Kaiserslautern spricht der frühere Reichskanzler Heinrich Brüning auf einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei. Nach Ende der Kundgebung muss Brüning unter Polizeischutz aus der Stadt gebracht werden, da es in den Straßen zu schweren Zusammenstößen mit Nationalsozialisten kommt. Es fallen Schüsse, 13 Personen werden verletzt. Nach einer Konfrontation zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten in Frankfurt-Bockenheim stirbt einer der Kommunisten im Krankenhaus an einem Bauchschuss. Ein zweiter ist lebensgefährlich verletzt. Ziemlich gute Tarnung. Dienstag, 21. Februar. Wenn Sie über den Pariser Platz kommen, mein Haus steht Ihnen offen. Der Satz des französischen Botschafters auf dem Empfang am vergangenen Sonntag ist Heinrich Mann nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Politisch kompetente Leute bieten ihm also bereits Zufluchtsorte in Berlin an, als müsste er demnächst in der eigenen Stadt um sein Leben laufen. Tatsächlich wird, wie er feststellt, seine und Nellys Wohnung in der Fasanenstraße neuerdings überwacht. Außerdem ist ihm gerüchteweise zugetragen worden, ihm solle in den nächsten Tagen der Pass entzogen werden, um eine Flucht ins Ausland zu verhindern. Dazu will er es nicht kommen lassen. Gestern hat er also lange mit Nelly gesprochen und ihr seinen Plan erklärt. Er will fliehen, sie soll bleiben. Zumindest vorerst soll sie noch bleiben. Er braucht sie in Berlin. Sie soll den Hausrat und die Möbel verkaufen, den Mietvertrag für die Wohnung kündigen, die Lebensversicherung auflösen, das Geld von seinen Konten abheben und zu ihm nach Frankreich schaffen. Und auch Rudi Karius, nachdem die Polizei noch immer wegen der Toten in der Wallstraße fahndet, braucht sie schließlich in Berlin. Das ist Heinrich Manns Plan. Danach ist er mit Nelly die wichtigsten Papiere durchgegangen und hat ihr genau erklärt, was sie in den nächsten Tagen erledigen muss. Schließlich haben sie für ihn noch einen Handkoffer gepackt, klein und nicht so schwer, nur mit dem Nötigsten. Am Morgen, gleich nach dem Frühstück, gehen sie beide getrennt aus der Wohnung. Nelly zuerst. Sie nimmt den Koffer und beeilt sich, zum Bahnhof zu kommen. Heinrich folgt ein paar Minuten später. Er vermeidet jede Eile und jeden Anschein einer Flucht. Er hat nur einen Regenschirm bei sich, nimmt sich kein Taxi, sondern geht zu Fuß zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Im Bahnhof kauft er eine Fahrkarte nach Frankfurt am Main, ein unauffälliges Ziel, kein Grenzort. Nelly hat in der Zwischenzeit den Koffer im Zug untergebracht, der schon für die Abfahrt bereitgestellt ist. Sie legt ihn ins Gepäcknetz eines freien Abteils und steigt dann wieder aus. Als Heinrich kommt, flanieren sie beide den Bahnsteig auf und ab, um sich scheinbar gelassen die letzten Warteminuten zu vertreiben. Nelly ist ängstlich und gerührt. Sie schluchzt ein wenig, Heinrich beruhigt sie. Schließlich steigt er ein, öffnet sein Abteilfenster, wechselt mit ihr auf dem Bahnsteig noch ein paar Worte, dann fährt der Zug ab. Und Nelly kehrt in aller Ruhe in die Fasanenstraße zurück. Welcher Beschatter könnte da auf die Idee kommen, Heinrich Mann sei auf der Flucht, auf dem Weg ins Exil? Alles sieht nach einer kurzen Tagesreise aus. So, als hätte er auswärtige Geschäfte zu erledigen, während die Freundin in der gemeinsamen Wohnung auf seine Rückkehr wartet. Und falls sich jemand am Fahrkartenschalter nach dem Fahrziel des Tickets erkundigt, das er gekauft hat, so lautet es Frankfurt. Ziemlich gute Tarnung. Der nationalsozialistische Kampfbund für deutsche Kultur verhindert eine Lesung des Satirikers und Kabarettisten Alexander Roder-Roder in Königsberg. Roder-Roder ist vom Goethe-Bund der Stadt eingeladen worden, doch der Kampfbund protestiert gegen seinen Auftritt, weil Roder-Roder Jude ist und angeblich zum Verfall der deutschen Kultur beiträgt. Er gehört zu den erfolgreichsten komischen Autoren der vergangenen Jahre. Als ehemaliger österreichischer Offizier macht er sich in seinen kurzen Texten mit Vorliebe über Borniertheiten des Militärs lustig. Der Goethe-Bund hat versucht, Roder-Roder gegen die Angriffe mit den Argumenten zu verteidigen, er sei katholisch getauft und ein letztlich unpolitischer Autor. Doch nachdem das Königsberger Polizeipräsidium dem Goethe-Bund nahelegte, die Veranstaltung von sich aus zurückzuziehen, da mit Störungen zu rechnen sei, wurde der Auftritt abgesagt. Mit Störungen zu drohen, erweist sich mehr und mehr als vorzügliches Mittel für die Nazis, politische Gegner aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Jetzt, wo die Eltern auf Reisen sind, nutzen Erika und Klaus die Gelegenheit. Ein Karnevalsfest der Pfeffermühle für etwa 40 Leute. Nach Ende der Vorstellung, so gegen Mitternacht, kommen die ersten Gäste in die Poschinger Straße, natürlich kostümiert. Ein paar Autoren, ansonsten vor allem Schauspieler. Die Sache läuft schnell aus dem Ruder. Erika ist früh schwer betrunken, fällt hin, verträgt nichts mehr. Klaus muss sie aus dem Kinderbad holen und ins Bett bringen. Eine der Schauspielerinnen hat einen hysterischen Anfall, unklar weshalb. Eine Jacke geht verloren, unklar wo und wann. Zwei Kerle streiten sich, unklar warum. Klaus spielt den Hausherrn und greift schlichtend ein. Therese Giese ist als Soldat verkleidet und als Clown geschminkt, was unheimlich wirkt, ein Horrorclown. Gegen Morgen wird die Stimmung sehr schwul, tuntig. Klaus fühlt sich abgestoßen und unleidlich. Er legt Marita, der Frau von Magnus Henning, den Kopf in den Schoß. Um 7 sind fast alle Gäste weg. Herbert Franz, der im Februarprogramm der Pfeffermühle mitspielt, ist noch da. Sie gehen nach oben, wo Elisabeth und Michael, die beiden jüngsten Geschwister, gerade beim Frühstück sitzen. Dann fallen sie erschöpft ins Bett und genießen ihre Morgentrauer und Zärtlichkeit. Eine Kundgebung der SPD in Hannover wird von Nationalsozialisten gestört. Bei der folgenden Schlägerei werden 4 Personen schwer verletzt. Der Redner der Kundgebung, Reichstagsabgeordneter Richard Partsch, erleidet Kopfverletzungen. Bei einer zweiten SPD-Versammlung in Hannover kommt es zu einer Schießerei zwischen Männern des Reichsbanners und SA-Leuten. 1 Toter, 7 Schwerverletzte. In Krefeld, Münster und Trier werden Wahlveranstaltungen der Zentrumspartei von SA-Trupps überfallen. Es gibt etliche Verletzte. In Krefeld wird bei der Saalschlacht auch der Redner der Veranstaltung, der ehemalige Arbeitsminister Adam Stegerwald, angegriffen und verletzt. Auf eine an das preußische Innenministerium gerichtete Beschwerde des Zentrums antwortet Minister Göring, der Überfall auf Stegerwald sei von Provokateuren in SA-Uniform verübt worden. In der Hamburger Schanzenstraße greifen 20 Kommunisten ein Verkehrslokal der Nationalsozialisten an. Bei der Schießerei werden eine Passantin und ein Gastwirt erschossen. Eine weitere Frau und ein SA-Mann werden verletzt. In Stendal erschießen Nationalsozialisten bei einem Zusammenstoß mit Männern des Reichsbanners einen ihrer Gegner. Die Weltbühne zieht Bilanz und veröffentlicht im Rückblick auf die vergangene Woche eine Verlustliste. Auf Veranlassung des kommissarischen preußischen Innenministers wurden folgende höhere Beamte ihrer Ämter enthoben oder beurlaubt: 9 Regierungspräsidenten, 13 Polizeipräsidenten, 4 Ministerialdirektoren, 1 Ministerialdirigent, 3 Polizeiobersten, 2 Polizeioberstleutnants, 1 technischer Leiter der Schutzpolizei, 1 Landjägermajor, 1 Polizeimajor, 1 Polizeivizepräsident, 1 Landrat. Die Betroffenen sind zum Teil parteilos, zum Teil gehören sie der Staatspartei, dem Zentrum oder der SPD an. Die Stellen wurden mit Personen aus dem Lager der Nationalsozialisten und der Deutschnationalen besetzt oder mit solchen, die einer der beiden Parteien nahestehen. Die nächsten Wochen überleben. Mittwoch, 22. Februar. Gestern kam Heinrich Mann spät in Frankfurt an. Er hat sich ein Hotel genommen, doch ihm blieb nur eine kurze Nacht. Heute früh sitzt er bereits wieder im Zug nach Karlsruhe. Dort steigt er um in die Bahn nach Kehl am Rhein, einem verschlafenen Grenzstädtchen, in dem vermutlich nur wenige auf dem Laufenden sind über ihn und seine jüngsten Konflikte mit der neuen Regierung. Im Bahnhof Kehl angekommen, macht er sich zu Fuß mit Handkoffer und Schirm auf den Weg zur Brücke, die über den Rhein nach Straßburg führt. Ihr breites Steinportal mit den kurzen Türmchen rechts und links ist schon von Weitem zu sehen. Es wirkt fast wie ein altes Stadttor, dahinter die wuchtige Stahlkonstruktion, die schnurgerade ins freie Frankreich führt. Die Grenzer treten aus dem flachen Holzhaus rechts der Straße. Glücklicherweise gilt das Visum, das er sich vor seiner letzten Frankreichreise geben ließ, noch bis September. Er legt seinen Pass vor, die Männer studieren ihn gründlich, dann winken sie ihn durch. Gleich darauf dasselbe noch einmal bei den französischen Grenzern. Als er das andere, das linksseitige Rheinufer betritt, kann er aufatmen, er ist in Sicherheit. Deutschen Boden wird er bis zu seinem Tod nie wieder betreten. Auch in Straßburg geht er zum Bahnhof. Ein wenig Geld hat er schon beim Zwischenaufenthalt in Karlsruhe gewechselt. Am Schalter kauft er eine Fahrkarte nach Toulon und bei der Post gibt er ein Telegramm an den Freund Wilhelm Herzog in Sonnery-sur-Mer auf, mit der Bitte, ihn am Abend am Bahnhof Toulon zu erwarten. Letztlich ist das Telegramm das stillschweigende Eingeständnis, seine Lage falsch eingeschätzt zu haben. Vor einer Woche in Berlin hat Herzog ihn gedrängt, sofort nach dem Vortrag über die Generäle der Republik mit ihm in den Nachtzug nach Frankreich zu steigen, um die Beobachter in Schwarz, die alles notieren, endgültig hinter sich zu lassen. Mann fand die Befürchtungen Herzogs übertrieben und winkte ab. 7 Tage ist das jetzt her. Nur 7 Tage. Heute muss er sich auf konspirativen Wegen aus dem Land schleichen. Er, einer der wichtigsten Schriftsteller des Landes, darf froh sein, wenn man ihn nicht erkennt. Zu Fuß ist er unterwegs, mit einem Köfferchen in der Hand und einem Schirm. Mehr nicht. Wilhelm Abeck ist zum Frühstück bei Harry Graf Kessler. Er fühlt sich nach wie vor glänzend informiert über alles, was im politischen Berlin vorgeht, und hat keine Scheu, Kessler auf den Stand der Dinge zu bringen. Aber ja, natürlich, er ist nach wie vor überzeugt, dass die Nazis noch vor oder kurz nach der Wahl ein Blutbad veranstalten werden, eine Bartholomäusnacht wie im 16. Jahrhundert, als die Franzosen in einer Nacht Tausende von Hugenotten umbrachten. Selbst Hitler kann, ist Abeck überzeugt, diesen Plan nicht mehr aufhalten, denn er hat seinen Leuten sonst nichts zu bieten. Es gehe Hitler wie einem Dompteur, der zusammen mit 10 hungrigen Löwen im selben Käfig sitzt. Wenn er ihnen kein Blut bietet, wird er selbst zerfleischt. Hitler macht, erzählt Abeck, keinen Schritt ohne 12 schwere Jungs als Leibwache. Göring und von Levezow, der neue Berliner Polizeipräsident, gehören zum extremen Flügel der Partei und würden Hitler im Fall einer Palastrevolution nicht stützen. Levezow will sogar, hat Abeck erfahren, Reichspräsident Hindenburg verhaften lassen, falls der sich ihm entgegenstellt. Papen und Hugenberg haben große Angst vor diesem extremistischen Flügel. Sie haben Hindenburg für die Wahltage eine Einladung der Bayerischen Volkspartei nach Bayern verschafft, da er in Berlin nicht mehr sicher sei. Und ja, Abeck kann bestätigen, dass die Nazis ein Attentat auf Hitler vortäuschen wollen. Paul Löbe, der frühere Reichstagspräsident, ein aufrechter SPD-Mann, will diesen Komplott demnächst in einer Rede bloßstellen. Allerdings werde auch das wohl nichts mehr nützen. Glücklicherweise könne der Spuk aber nicht lange dauern. Die Nazis müssten unausweichlich mit ihren Koalitionspartnern Papen und Hugenberg aneinander geraten. In 6 Wochen, schätzt Abeck, spätestens im Juli bricht die Regierung auseinander und dann wird abgerechnet mit diesen Leuten. Schließlich warnt Abeck den Grafen noch einmal nachdrücklich, wie schon am Sonntag während des Empfangs bei Georg Bernhard. Kessler soll sich vor der Wahl unbedingt in Sicherheit bringen. Es gehe jetzt nur darum, die nächsten Wochen zu überleben. Nachdem Abeck sich verabschiedet hat, bestätigt Graf Kesslers Diener Friedrich indirekt und unabsichtlich die Warnung. Friedrich, ein ganz junger Mann noch, war gestern zu Besuch bei seinem Vater in Pankow, einem pensionierten Beamten und überzeugten Nazi. Der Vater hat ihm ausdrücklich befohlen, seine Stelle im Haus des Grafen aufzugeben, dort sei in der nächsten Zeit Unangenehmes zu erwarten. Und der Vater will nicht, dass sein Sohn darin verwickelt wird. Friedrich ist kreidebleich, als er Graf Kessler das berichtet. Kessler stellt es ihm frei zu gehen, er will niemanden in Gefahr bringen. Aber, sagt Kessler, vielleicht wird Friedrich es später bereuen, ihn in einem kritischen Moment verlassen zu haben. Im Zug nach Toulon zieht die Landschaft Südfrankreichs an Heinrich Mann vorüber. Er hat keine Lust, seine Flucht zu einer Tragödie zu stilisieren und das Opfer zu spielen. Schließlich ist er ein Weltautor und hat sich in Frankreich immer wohlgefühlt. Die Preußische Akademie ist dann doch nicht so wichtig. Und mit Hitlers Macht, daran hat er keinen Zweifel, wird es bald vorbei sein. Also ist er, als er abends in Toulon ankommt, demonstrativ heiterer Laune. Herzog, der treue Freund, holt ihn tatsächlich vom Bahnhof ab. Es ist spät geworden. Sie gehen in ein kleines Hotel, setzen sich auf die Terrasse, genießen die für Mitte Februar milde Witterung und Mann berichtet erst einmal von den Ereignissen der letzten Tage. Er macht es mit Witz. Er parodiert von Schillings Vorwürfe, die ihn zum Austritt aus der Akademie bewegen sollten, berichtet von Gottfried Benn, der die Protesterklärung gegen Minister Rust verhinderte, und unterbricht sich dabei immer wieder selbst, weil er über den engherzigen Eifer und das spießige Intrigantentum dieser Leute lachen muss. Herzog ist ein wenig überrascht von Manns Lachlust, aber er lacht mit und bietet seinem Freund an, künftig bei ihm in Sanary zu wohnen, in dem kleinen Haus, das er dort gepachtet hat. Doch Heinrich Mann sieht sich nicht als Emigrant, der Unterstützung braucht, sondern will sein Leben fortsetzen wie immer. Er hat schon von Straßburg aus an Felix Berthaud telegrafiert, den Germanisten, mit dem er und sein Bruder befreundet sind. Berthaud verwaltet ein französisches Bankkonto für ihn und Mann hat ihn gebeten, ihm Geld davon zu überweisen. Er möchte nicht in einem Fischerort wie Sanary leben, er sehnt sich nach der Helligkeit einer großen Stadt, er wird nach Nizza gehen und, wie sonst auch, im Hotel de Nice wohnen. Nelly soll, sobald sie die Wohnung und die Konten aufgelöst hat, dorthin nachkommen. Er braucht also an seinen Gewohnheiten gar nicht so viel zu ändern. In einer Mischung aus Trotz und Stolz will er, einer der höchst geachteten Schriftsteller Deutschlands, diesem Nazi-Pöbel nicht die Macht zugestehen, sein Leben aus den üblichen Bahnen zu lenken. Wie groß die Macht der Nazis tatsächlich ist, bekommt an diesem Tag nicht er, sondern Nelly zu spüren. Die Wohnung in der Fasanenstraße wird von der SA durchsucht, Nelly zu einem Polizeirevier mitgenommen. Heinrich Mann ist keinen Tag zu früh geflohen. Der Personalaustausch im preußischen Innenministerium setzt sich fort. Wie die Frankfurter Zeitung meldet, werden allein heute von Hermann Göring über ein Dutzend leitende Beamte, Regierungspräsidenten und Landräte in den einstweiligen Ruhestand versetzt und durch von ihm ausgewählte Nachfolger ersetzt. Per Erlass ernennt Göring 40.000 SA- und SS-Männer und 10.000 Angehörige des Stahlhelms zu Hilfspolizisten. Am 15. Februar hat er diese Absicht noch dementieren lassen. Jetzt werden die Männer bewaffnet und haben für die Dauer ihres Dienstes die gleichen Befugnisse wie planmäßige Polizeibeamte oder Landjäger. Noch im April 1932 hatte Hindenburg durch eine Notverordnung die Auflösung von SA und SS verfügt. Mit über einer 500.000 Männern galten die beiden Privatarmeen der NSDAP als ernstzunehmende Gegner für die Reichswehr im Falle eines inneren Konflikts. Obwohl es an den republikfeindlichen Absichten der Organisation keinen Zweifel geben konnte, wurde das Verbot 2 Monate später wieder aufgehoben. Im ersten Monat danach starben allein in Preußen beim Straßenterror 99 Menschen und rund 1000 wurden verletzt. In Großbeeren bei Teltow stürmen Nationalsozialisten das ehemalige Armenhaus der Stadt, um einen dort lebenden Anhänger des Reichsbanners anzugreifen. Die Wohnungstür des Mannes wird mit Handgranaten gesprengt, er selbst mit Totschlägern schwer verletzt. Das Haus, in dem insgesamt 9 Familien wohnten, brennt vollständig aus. Bei einer Konfrontation in Berlin-Pankow zwischen Wahlzettelverteilern kommt es zu einer Schießerei. Ein Anwohner, der den Schusswechsel aus einem Fenster verfolgt, wird tödlich getroffen. Minister zu Gast. Freitag, 24. Februar. Klaus Mann schreibt kurz an Erich Ebermeier. Er möchte die Arbeit an der Dramatisierung von Saint-Exupérys Nachtflug schnell abschließen. Wer weiß, wie lange er noch in Deutschland sein wird. Er hält es für das Beste, wenn sich die beiden möglichst bald zusammensetzen, um gemeinsam alles zu Ende zu bringen. Aber wo sollen sie sich treffen? Leipzig, wo Ebermeier wohnt, fände Klaus nicht sehr verlockend. »Natürlich können wir uns«, schreibt er, »auch in Berlin in ein Stübchen sperren. Aber dort werde ich vielleicht ermordet, was mich andererseits auch wieder reizen könnte.« Sicher, hier geht mal wieder die Koketterie mit Klaus Mann durch. Doch ganz aus der Luft gegriffen ist die Bemerkung nicht, das weiß auch Ebermeier. Vielleicht hilft sie dabei, Ebermeier klarzumachen, wie wenig Zeit ihm bleibt. Und ein in viel Ironie verpackter Hilferuf ist der Satz nebenbei auch noch. Der Berliner Rundfunk sendet am Abend Hans Josts Drama Schlageter in einer Hörspielfassung. Um die Bedeutung des Autors und des Stückes zu betonen, wird vorab noch ein Vortrag über Josts literarische Arbeit ins Programm genommen, verfasst von Hans Hinkel, einem der führenden Kulturpolitiker der NSDAP. Die Titelfigur des Dramas, Albert Leo Schlagitter, ist ein Idol und Märtyrer der Nationalisten. Seit bald 10 Jahren wird er geradezu kultisch verehrt. Als 19-Jähriger meldete er sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig zum Militär, kämpfte wie Ernst Toller jahrelang in Abnutzungsschlachten bei Verdun und an der Somme und wurde mehrfach verwundet. Nach Kriegsende war er ohne Ausbildung und fand keinen Zugang mehr zum Zivilleben. Aus der Armee entlassen, schloss er sich verschiedenen Freikorps an, kämpfte in Lettland gegen sowjetische Truppen, in Oberschlesien gegen polnische Aufständische und unterstützte 1920 den Kapp-Putsch, der die Weimarer Republik zu beseitigen versuchte. Auch politisch war er aktiv. Er nahm an der Gründungsversammlung der Großdeutschen Arbeiterpartei teil, einer Tarnorganisation der vorübergehend verbotenen NSDAP. Als Deutschland 1923 mit den Reparationszahlungen an die Siegermächte des Weltkriegs in Rückstand geriet, besetzten Truppen Frankreichs und Belgiens in einer Strafaktion das Ruhrgebiet. Daraufhin verübte Schlagitter dort mehrere Sabotageanschläge, wurde verhaftet, vor ein französisches Militärgericht gestellt und hingerichtet. Hans Jost verherrlicht Schlagitter in seinem Stück als den ersten Soldaten des Dritten Reiches. Bei ihm ist Schlagitter kein vom Krieg verrohter Landsknecht, dem in Friedenszeiten die klare militärische Ordnung fehlt, sondern ein gebildeter, ethisch sensibler Patriot, der die Demütigungen Deutschlands durch den Versailler Vertrag nicht ertragen kann. Die propagandistischen Absichten sind unverkennbar. Jost stilisiert Schlagitter zu einem Ritter ohne Fehl und Tadel, sein Leben zum frommen Opfergang für die Nation und den Erbfeind Frankreich zur existenziellen Gefahr für Deutschland. In der symbolträchtigen letzten Szene wird Schlagitter zur Hinrichtung geführt und mit dem Rücken zum Publikum an einen Pfahl gebunden. Das Exekutionskommando legt aus dem Bühnenhintergrund auf ihn an und damit auch auf die Zuschauer im Saal. Rund 3 Jahre hat Jost an seinem agitatorischen Passionsspiel gearbeitet und es Adolf Hitler in liebender Verehrung und unwandelbarer Treue gewidmet. Die Ausstrahlung der Hörspielfassung ist nur ein erster Probelauf. Die politische Situation könnte gar nicht besser sein für den Start des Stückes im Theater. Als Co-Intendant des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt setzt Jost es eigenhändig auf den Spielplan. Aber nicht nur sein Haus, sondern nahezu alle Bühnen im Land krempeln derzeit ihr Programm um. Nach der Machtübernahme der Nazis ist das Risiko, Stücke linker oder jüdischer Autoren aufzuführen, unkalkulierbar geworden. Also müssen sie vom Spielplan verschwinden und durch Stücke ersetzt werden, die den neuen Herren genehm sind. Wie Schlagitter zum Beispiel. Die Berliner Uraufführung am 20. April, Hitlers Geburtstag, wird für Jost zu einem Triumph. Sie ist ein Hochamt des Nationalismus, ein völkischer Weiheabend, mit dem sich das neue Regime selbst feiert. Ein besonders martialischer Satz aus dem Stück macht Furore und ist schon bald nicht mehr aus dem Zitatenschatz der Nazis wegzudenken. »Wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Browning.« Im Zuschauerraum viel Prominenz. Zwar ist Hitler selbst nicht anwesend, dafür aber Vizekanzler Franz von Papen, Reichswehrminister Werner von Blomberg, Josef Goebbels und der Berliner Polizeipräsident Magnus von Levezu. Dazu Prinz August Wilhelm von Preußen, der Dirigent Wilhelm Furtwängler, der Akademiepräsident Max von Schillings und noch viele mehr. Nachdem der letzte Vorhang fällt, erhebt sich das Publikum. Aber nicht, um den Saal zu verlassen, sondern um das Deutschlandlied und mit erhobenem rechtem Arm auch das Horst-Wessel-Lied zu singen. Damit hat das Stück den höchsten staatspolitischen Segen erhalten. Die anderen Bühnen im Land reißen sich darum, es nachzuspielen. Allein in den nächsten Monaten wird es an über 100 Theatern inszeniert. Jost hat sich auf diese Weise als repräsentativer Schriftsteller der neuen Ära etabliert und seinem kommenden Aufstieg in höchste Ämter steht nichts mehr im Weg. Er wird unter anderem Chef der Reichsschrifttumskammer, Präsident des Deutschen Pennclubs und, besonders gefördert durch seinen Freund Heinrich Himmler, Gruppenführer der SS. Therese Giese ist der Star von Erika Manns Kabarett Pfeffermühle. Sie spielt, sie singt, sie führt Regie. Die Sketche, in denen sie auftritt, bekommen die meisten Lacher und in den Zeitungen den besonderen Beifall der Kritiker. Allerdings ist sie zudem noch an den Münchner Kammerspielen engagiert. Auch hier hat sie sich mit Anfang 30 zum Star entwickelt. Die Regisseure vertrauen ihr die wichtigsten Rollen an. Aber zufrieden geben will und kann sie sich damit nicht. Sie ist rastlos, eine Getriebene, immer begierig auf Neues. Die Pfeffermühle eröffnet ihr die Chance, ihr komisches Talent zu perfektionieren, endlich selbst Regie zu führen und politische Themen auf die Bühne zu bringen. Außerdem reizt sie die Zusammenarbeit mit den Mann-Geschwistern. Mit Erika bildet sie auf den ersten Blick ein eigenwilliges Paar. Erika ist schlank, sportlich, sehr androgyn, Therese üppig, gedrungen, wuchtig. Und mit Klaus verbindet sie die ständige Unruhe und innere Anspannung. Im Januar, als die Pfeffermühle ihr erstes Programm vorstellte, musste Therese Giese zwei Engagements unter einen Hut bringen. Oft spielte sie zweimal am Tag, nachmittags hier und abends dort. An manchen Tagen stand sie in den Kammerspielen mit Gerhard Hauptmanns »Die Ratten« auf der Bühne, lief in der Pause aus dem Theater die Maximilianstraße entlang, dann links ab zur Neuturmstraße 5 in die kleine Kabarettbühne »Bonbonnière«, wechselte das Kostüm, sang ein Couplet, spielte in einem Sketch mit, stürzte dann wieder in die Garderobe, zog sich um und rannte zurück zu den Kammerspielen, um Hauptmanns Drama zu Ende zu bringen. Ein extremes Wagnis, aber auf ihre geradezu gespenstische Wandlungsfähigkeit kann sie sich blind verlassen. Am 1. Februar hat die Pfeffermühle ein neues Programm gestartet. Wieder sind alle Vorstellungen überfüllt. Die Bonbonnière ist zu klein geworden für den Erfolg der neuen Truppe und Erika Mann schaut sich bereits nach einem anderen, größeren Theater um, in dem sie ab April auftreten wollen. Auch heute sind wieder alle Tische besetzt, aber das kleine Ensemble ist nervöser als sonst. Nur drei Häuser weiter, im Hofbräuhaus, hält Hitler eine Rede vor 2000 alten Parteigenossen. Vor genau 13 Jahren, am 24. Februar 1920, hat er im Hofbräuhaus die NSDAP gegründet und sein Parteiprogramm verkündet. Jetzt kommt er als Reichskanzler zurück, um sich feiern zu lassen und sein Programm Punkt für Punkt umzusetzen. Unbehaglicher kann eine Nachbarschaft kaum sein. Oder geht es noch schlimmer? Während Erika als Conférencieuse die Überleitungen zwischen den Nummern spricht, erkennt sie im Halbdunkel des Saals einen überraschenden Gast. An einem der Tische sitzt Wilhelm Frick, Reichsinnenminister, Nazi der ersten Stunde, oberster Chef der Polizei im ganzen Land. Offenkundig schwänzt er die Rede seines Führers im Hofbräuhaus und zieht es vor, den Abend in der Pfeffermühle persönlich zu observieren. Mehr noch, wie Erika Mann sieht, schreibt er sogar mit, macht sich Notizen, wohl damit ihm keine der Pointen, Frechheiten, Anspielungen der Truppe entgeht. Oder ist das schon eine schwarze Liste, die Frick hier zusammenstellt? Oberregierungsrat Rudolf Diels, den Göring gleich nach der eigenen Vereidigung als Minister zum Chef der politischen Polizei Preußens befördert hat, wird nun ebenfalls zum Leiter der politischen Polizei Berlins ernannt, was ihm außerordentlich weitreichende Befugnisse verschafft. In Leipzig ereignen sich zwei schwere Zusammenstöße zwischen Nationalsozialisten und Männern des Reichsbanners. Bei einer Schlägerei im Westen der Stadt wird ein 30-jähriger Chauffeur durch einen Messerstich tödlich verletzt. Bei einer Schießerei in der Zeitzer Straße werden über 20 Schüsse gewechselt und zahlreiche Personen verletzt. In Berlin kommt es zu mehreren Schießereien. Vor einem KPD-Lokal in Pankow werden drei Männer verletzt. In Kreuzberg ebenfalls drei. Auf der Skalitzer Straße erliegt ein SA-Mann einem Brustschuss, an der Bergmannstraße erleidet ein KPD-Mann einen Schuss in die Wade. In der Siemensstadt werden Nationalsozialisten um 4 Uhr früh auf dem Heimweg von Kommunisten beschossen, ein Verletzter ist zu beklagen. Nach der gestrigen Schießerei in Gesundbrunnen meldet die Polizei heute 4 Verletzte aus den Krankenhäusern. In Breslau wird ein Sprengstoffanschlag auf die Geschäftsstelle des sozialdemokratischen Volksblatts verübt. Die Explosion ist so stark, dass auch Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigt werden. Personen kommen nicht zu Schaden. Bürgerkriegsgericht und Polizeischutz. Samstag, 25. Februar. Gabriele Tergit ist eine kleine, energische Frau Ende 30. Ihre dunklen Haare trägt sie gern hochgesteckt und dazu eine Brille mit auffällig runden Gläsern. Sie arbeitet als Gerichtsreporterin für einige der besten Zeitungen Berlins, für das Berliner Tageblatt, den Berliner Börsenkurier und die Weltbühne. Fast täglich geht sie im Berliner Kriminalgericht Moabit aus und ein, einem Ort der Männer, wie sie sagt. Zimperlich darf man dort nicht sein. Dort werden der Hass, das Elend und die Tragödien einer zerrissenen Zeit verhandelt. All diese Prozesse zusammengenommen zeichnen für Tergit ein genaueres Bild der Gesellschaft als jedes soziologische Seminar. Ihre Artikel sind witzig, scharfzüngig und werden viel gelesen. Sie hat auch schon einen Roman geschrieben, »Käsebier erobert den Kurfürstendamm«, ein rasantes Berlin-Porträt, einen Parfumsritt durch die verschiedenen Milieus der Stadt und vor allem eine Liebeserklärung an die Zeitungsmacher. Seit die Gemetzel zwischen den Nazis und ihren Gegnern auf den Berliner Straßen zum Alltag geworden sind, schreibt sie immer häufiger auch über politische Prozesse. Inzwischen nennt sie das Kriminalgericht ein Kriegsgericht, ein Bürgerkriegsgericht mit allzu vielen nationalistisch gestimmten Richtern und muss sich dafür von Goebbels öffentlich als »miese Jüdin« beschimpfen lassen. Heute ist sie auf dem Weg in die Kantstraße. Ein Kommunist hält ihr die Sammelbüchse hin, er sammelt für die Arbeitslosen, ein Nazi schüttelt seine Büchse für die Hitlerjugend. Das Pflaster ist übersät von kleinen Hakenkreuzen aus Papier, dem Konfetti des Bürgerkriegs. Ein Straßenhändler möchte Veilchen verkaufen, doch niemand hat derzeit Geld für Blumen. Im Haus mit der Nummer 152 residiert die kleine Redaktion der Weltbühne. Tergit ist gekommen, um einen Artikel für das nächste Heft abzugeben. Der Chef, Karl von Ossietzky, liest ihn sofort, und während der Text gesetzt wird und Tergit auf die Korrekturfahren wartet, sprechen sie über die vielen Kollegen, Journalisten und Autoren, die sich schon über die Grenze in Sicherheit gebracht haben. Ossietzky hält es für richtiger zu bleiben. »Ich bleibe auf alle Fälle«, sagt Gabriele Tergit. »Man muss doch der Historie zusehen.« »Ich möchte das ja auch«, meint Ossietzky und macht dazu ein Gesicht, in dem Zweifel zu lesen sind, ob man der Historie tatsächlich bei der Arbeit zuschauen kann. Dann werden die Korrekturfahren gebracht. Gabriele Tergit steht auf und verabschiedet sich. Auf Wiedersehen. Aber sie wird Ossietzky niemals wiedersehen. Der Ärger in Darmstadt ist für Intendant Gustav Hartung nicht geringer geworden. Seit der Stadtrat die Uraufführung von Brechts »Heiliger Johanna der Schlachthöfe« verboten hat, haben die Angriffe der Nazis gegen ihn, seinen Spielplan und vor allem gegen seine jüdischen Mitarbeiter nicht aufgehört. Der Theaterausschuss der Stadt hat den offiziellen Auftrag, Hartungs Personalpolitik unter die Lupe zu nehmen. Er soll, verlangen die NSDAP und die nationalliberale DVP, die Juden aus seinem Ensemble entlassen. Aber Hartung ist stur und weigert sich. Mehr noch, für heute Abend hat er die Uraufführung des jüngsten Stücks von Ferdinand Bruckner angesetzt, eine Bearbeitung von Kleists Novelle »Die Marquise von O«. Das Stück ist keine harmlose Nacherzählung des alten Stoffes, sondern variiert ihn in einigen Punkten, die sicher nicht ins Weltbild der Nazis passen. Vor allem aber, auch Bruckner ist jüdischer Herkunft. Er wurde als Theodor Tagger in Sofia geboren, sein Vater war ein wohlhabender Bankkaufmann, seine Mutter Französin. Er ist in Wien, Paris und Berlin aufgewachsen, hat als Journalist gearbeitet, schon früh Gedichte und erste Stücke geschrieben und 1922 in Berlin mit privaten Geldgebern das Renaissance-Theater gegründet. Kurz, er ist ein hochgebildeter, weltgewandter Intellektueller und Kulturunternehmer und repräsentiert damit viel von dem, was den Nationalsozialisten tief verhasst ist. Umso mehr Mut verlangt es von Hartung, an der geplanten Uraufführung festzuhalten. Er riskiert eine Menge. Allerdings verbindet Bruckner und ihn eine besondere Vergangenheit. Das Renaissance-Theater, das Bruckner noch unter seinem Geburtsnamen Theodor Tagger leitete, stand 1926 kurz vor dem Bankrott. Obwohl es ein Privattheater war, sich also durch Einnahmen finanzieren musste, zeigte Tagger keine Operetten oder Boulevardstücke, sondern hatte sein Haus zu einer Versuchsbühne für junge, zeitkritische Dramatiker gemacht und spielte oft genug vor halbleerem Zuschauersaal. Bald konnte er die Miete nicht mehr zahlen und musste sorgfältig darauf achten, nur ja keinem Gerichtsvollzieher über den Weg zu laufen. Daraufhin übernahm Hartung das Theater, war aber zunächst ebenfalls sehr knapp bei Kasse. Bis er auf das Stück »Krankheit der Jugend« eines fast ganz unbekannten Autors namens Ferdinand Bruckner stieß. Hartung griff zu und seine Inszenierung wurde zu einem monatelang gespielten Sensationserfolg. Umgehend wollte alle Welt den neuen Autor kennenlernen, doch der war offenbar öffentlichkeitsscheu, zeigte sich nirgendwo und ließ nur verlauten, er sei Arzt und lebe in Reims, wo er einen reichen Patienten versorge. Auch Hartung hatte keine Ahnung, wer hinter dem Pseudonym steckte. Als es jedoch 3 Jahre später zu einem Rechtsstreit wegen der Aufführungsrechte weiterer Bruckner-Stücke kam, verplapperte sich Taggers Frau vor Gericht und Tagger musste seine Urheberschaft eingestehen. Mit bedauerlichen Folgen bis in die Gegenwart. Seit seiner Pleite mit dem Renaissance-Theater hat er noch immer beträchtliche Schulden, die er nun von den Tantiemen, die er unter dem Namen Ferdinand Bruckner verdient, begleichen muss. Sein großer Erfolg »Krankheit der Jugend« zeigt ein paar Ähnlichkeiten mit Klaus Manns Skandalstück »Anja und Esther«, mit dem Klaus und Schwester Erika samt Pamela Wedekind und Gustav Gründgens Mitte der 20er Jahre die erotischen Fantasien des Publikums und die Wutanfälle der Kritiker anheizten. Auch Bruckners Figuren fehlt nach Krieg, Zusammenbruch der Monarchie und Inflation jede feste Orientierung, in moralischer und politischer ebenso wie in erotischer Hinsicht. Die junge Medizinstudentin Marie verliert ihren Geliebten an ihre beste Freundin und sucht Trost in einer lesbischen Affäre. Als ihre Liebhaberin jedoch erkennen muss, dass sich Marie von ihrem ehemaligen Freund trotz allem nicht lösen kann, bringt sie sich mit Schlafmitteln um und Marie legt es darauf an, einen selbstverliebten, zynischen Kommilitonen so lange zu provozieren und zu quälen, bis der sie ermordet. Ähnlich skandalträchtig geht es in Bruckners Bearbeitung der Marquise von O. zu. Bei Kleist ist es ein russischer Adliger, der eine Ohnmacht der Marquise ausnutzt und sie vergewaltigt, der sich dann aber in sie verliebt und sie heiratet. Bruckner dagegen macht aus dem Russen einen preußischen Reiteroffizier und aus der Marquise eine emanzipierte junge Frau, die trotz ihrer Schwangerschaft um keinen Preis bereit ist, den Mann zu heiraten, der sie missbrauchte, als sie bewusstlos war. Schon gestern ist in der Hessischen Landeszeitung ein neuer Angriff auf das Theater und auch auf die Premiere der Marquise von O. gedruckt worden, obwohl bislang niemand die fertige Aufführung sehen konnte. Ein paar Stunden später kam Bruckner mit dem Zug aus Berlin in Darmstadt an, um zusammen mit Hartung die Generalprobe zu sehen. Bruckner ist weder mit seinem Stück noch mit Hartungs Inszenierung zufrieden. Bis früh um 2:30 sitzen sie beide noch mit den Schauspielern zusammen und kürzen den Text, um einzelne Szenen zu straffen und nachzubessern. Hartung weiß, dass er bei dieser Premiere mit Störungen rechnen muss. Also lässt er sein Theater für den heutigen Abend vorsorglich unter Polizeischutz stellen. Bruckner kümmert das nicht sehr. Er schaut sich tagsüber die Stadt an, besucht den Fotografen des Theaters, lässt Bilder von sich machen und kauft vor allem eine Fahrkarte nach Wien, wo in 4 Tagen die österreichische Erstaufführung der Marquise von O. stattfinden wird. Leider sind die Bahnverbindungen schlecht, er muss sehr umständlich über Frankfurt, Würzburg und Passau fahren, es wird eine lange Nachtfahrt werden. Aber er will das feindselige Darmstadt auf jeden Fall morgen schon wieder verlassen. Glücklicherweise halten sich am Abend die Störungen in Grenzen. Mehrere SA-Trupps marschieren vor das Theater und nehmen Aufstellung. Doch die Polizei, die dem hessischen SPD-Innenminister Wilhelm Leuschner untersteht, schreckt sie davon ab, ins Foyer oder den Zuschauerraum einzudringen. Stattdessen bleiben sie auf der Straße vor dem Theater und skandieren von dort, schlimm genug, endlos ihr »Juda verrecke«. Nach der Aufführung sind Bruckner und Hartung noch bis 5 Uhr früh mit den Schauspielern zusammen. Es ist keine übermütige Premierenfeier, sondern eher ein stundenlanges Rätselraten über die Zukunftsperspektiven für Deutschland. Dann kommen die Morgenzeitungen. Die Rezensionen sind zurückhaltend, aber besser, als Bruckner es erwartet hat. Gegen Mittag setzt er sich in den Zug Richtung Wien. Er ist mit leichtem Gepäck unterwegs. Er will nicht lange in Österreich bleiben, nur die Premiere sehen und dann wieder nach Berlin. Doch er wird 20 Jahre brauchen, bis er nach Deutschland zurückkehrt. In Wuppertal wird ein Demonstrationszug der NSDAP an zwei verschiedenen Orten beschossen. Zwei SA-Männer erhalten Streifschüsse. Nach Auflösung des Zuges durchsuchen Polizisten die Häuser, aus denen die Schüsse gefallen sein sollen. Als KPD-Angehörige Widerstand leisten, machen die Polizisten von ihren Waffen Gebrauch, erschießen zwei Männer und verletzen zwei weitere. In Harris-Lehfeld bei Flensburg kommt es zu Kämpfen zwischen Anhängern des Reichsbanners und Nationalsozialisten. Ein Reichsbannermann wird erschossen. In der Stadt Neiße in Oberschlesien werden nachts drei Anhänger des Reichsbanners beschossen. Einer von ihnen stirbt. In Lindenfels im Odenwald kommt es zu einer Schlägerei zwischen Bewohnern einer Arbeitersiedlung und SA-Leuten. Ein SA-Mann wird erstochen, ein zweiter schwer verletzt. Im Anschluss an eine SPD-Kundgebung in Dresden geraten Reichsbanner-Leute in Streit mit Polizisten, die einen Teilnehmer der Versammlung festnehmen wollen. Ein Beamter zieht daraufhin die Waffe und erschießt einen der SPD-Männer. Zwei Polizisten, die das polizeilich geschlossene Karl-Liebknecht-Haus der KPD an der Volksbühne bewachen, erschießen einen Mann, der sie angeblich tätlich angegriffen hat. Reiseempfehlungen. Montag, 27. Februar. Gegen Mittag besucht Walter Mehring die Redaktion der Weltbühne in der Kantstraße. Er schreibt für die Zeitschrift schon seit Jahren kleine Beiträge. Aber diesmal kommt er nicht als Mitarbeiter, sondern als Bote mit einer schlechten Nachricht für Ossietzky. Ein Freund, der im Auswärtigen Amt arbeitet, hat Mehrings Mutter gestern einen Sonntagsbesuch abgestattet und ihr unaufgefordert dringende Reiseempfehlungen für ihren Sohn gegeben. Ihr Sohn fühlt sich doch am wohlsten in Paris. Er sollte wieder nach Paris gehen. Die Mutter verstand sofort und fragte, wie lange die Reise denn dauern solle. Der Besucher zögerte kurz. Ich würde sagen, 15 Jahre. Aber es geht dem fürsorglichen Mann nicht allein um Mehring, sondern auch um andere Autoren. In den nächsten Tagen wird es, sagt er voraus, viele Verhaftungen geben. Ossietzky lächelt und hört konzentriert und schweigend zu. Die Nachricht überrascht ihn nicht. Mehring beschwört ihn, möglichst umgehend das Land zu verlassen. Ossietzky zögert, sagt weder Ja noch Nein, widerspricht aber auch nicht, als jemand aus der Redaktion für ihn telefonisch eine Fahrkarte ins nächste beste Ausland bucht. In diesem Moment tritt Helmut von Gerlach ins Zimmer, 67 Jahre alt, Vorsitzender der Liga für Menschenrechte und seit Jahrzehnten eine der großen Leitfiguren der linksliberalen Friedensbewegung in Deutschland. Ossietzky verehrt ihn sehr und hat ihm, als er im vergangenen Jahr in Haft war, die Chefredaktion der Weltbühne anvertraut. Mehring meint, sagt Ossietzky zu ihm, wir müssen nun alle weg. Gerlach, der mit seinem Regenschirm hantiert, braust auf. Jetzt wird hier keine Panik gemacht. Na, also ich jedenfalls bleibe. Dann bleibe ich auch, antwortet Ossietzky. Als Mehring sich verabschiedet, wünscht ihm Gerlach noch glückliche Reise. Brechts Leistenoperation verlief ohne Komplikationen. Er hat alles problemlos überstanden. Aber vorerst ist er noch in Dr. Meyers privater Klinik. Hier wird gut für ihn gesorgt. Einen angenehmeren Platz könnte er in Berlin zurzeit wohl kaum finden. Wie es weitergehen soll, ist noch unklar. Natürlich, Brecht hat mit anderen Autoren gelegentlich über eine Emigration diskutiert und vor allem über die Idee, im Exil als Gruppe zusammenzubleiben. Aber dieser Plan hat einen entscheidenden Nachteil. Helene und er haben für ihre kleine Tochter Barbara, sie ist jetzt gut 2 Jahre alt, noch keinen Pass. Sie können mit ihr also nicht legal ausreisen. Deshalb haben sie oft darüber diskutiert, ob es ausreichen könnte, sich für ein paar Wochen irgendwo auf dem Land zu verstecken, vielleicht in Bayern, bis Hitler wieder abtreten muss. Dort scheint Heinrich Held, der Chef der Bayerischen Volkspartei, als Ministerpräsident fest im Sattel zu sitzen und die Nazis einigermaßen in Zaum zu halten. Dann allerdings traf die erbetene Einladung für Brecht zu einer Lesung in Wien ein, wo sein Stück »Die Mutter« aufgeführt werden soll, eine Inszenierung, die er gerne sehen würde. Er wird also zunächst einmal nach Österreich fahren. Aber wann und wie lange wird er dort bleiben? Eines ist sicher, er muss weg aus Berlin. Die Kisten mit seinen Manuskripten und anderen Materialien hat er aus seiner Wohnung schaffen lassen und bei Freunden untergestellt. Schwierig ist es mit den Kindern. Brecht hat seinen Vater in Augsburg gebeten, Barbara bei sich aufzunehmen, vorläufig. Doch wie kann er sie jemals über die Grenze bringen? Und Stefan, jetzt 9 Jahre alt, haben Helene und er erst einmal bei Elisabeth Hauptmann untergebracht, einer der vielen ehemaligen Geliebten Brechts und heute eine seiner wichtigsten Mitarbeiterinnen. Nach der Hochzeit von Weigel und Brecht 1929 hat sie versucht, sich umzubringen, wurde aber gerettet. Glücklicherweise konnte Brecht die damals hoch aufschäumenden Wogen der Gefühle einigermaßen besänftigen und Elisabeth wieder zum festen Bestandteil seiner Theaterfamilie machen. Er braucht sie für seine Arbeit, aber auch für die Organisation seines Lebens unbedingt. Gegen Mittag klingelt das Telefon in Brechts Krankenzimmer. Ein Anruf aus Wien. Hans Eisler bringt gute Nachrichten. Er hat im Konzerthaus die Generalprobe der Mutter verfolgt und gestern die Premiere gesehen. 2000 Zuschauer waren da, riesiger Beifall, ein großer Erfolg. Eisler freut sich, kann allerdings zurzeit noch nicht absehen, wann er wieder zurück nach Deutschland kommen wird. Auch seine Pläne sind vorerst unklar, er zögert noch. Dann kommen zwei sehr schlechte Nachrichten. Eine per Post. Brecht erhält einen Brief von Fritz Wrede, dem Besitzer des Theaterverlags Felix Bloch Erben. 1929 hat Brecht mit Wrede einen Generalvertrag für die kommenden Jahre abgeschlossen, die viele Ausschlussklauseln enthält, aber letztlich darauf hinausläuft, dass der Theaterverlag das Alleinvertretungsrecht für Brechts neue abendfüllende Stücke erhält und im Gegenzug an Brecht monatlich 1000 inflationssichere Goldmark als Vorschuss zahlt. Regelmäßige Einnahmen, die Brecht fest eingeplant hat. In seinem Brief beschwert sich Wrede nun darüber, dass Brecht die heilige Johanna der Schlachthöfe zu spät geliefert und sich bei seiner Bearbeitung von Shakespeares Maß für Maß an bestimmte Absprachen nicht gehalten hat. Einige der Formulierungen in dem Brief haben einen unangenehmen juristischen Beiklang, so als wollte sich Wrede Argumente für eine gerichtliche Auseinandersetzung zurechtlegen. Letztlich gibt es, schreibt er, angesichts der neuen politischen Lage für beide Stücke keine Aufführungsmöglichkeiten. Wrede hält es deshalb für untragbar, die monatlichen Zahlungen weiterzuführen. Neben den gefährlichen politischen Problemen hat Brecht jetzt also zusätzlich noch ernste finanzielle Sorgen. Und die nächste üble Nachricht bringt Walter Mehring. Es ist eine Information von der Sorte, die man gegenwärtig lieber nicht am Telefon bespricht, sondern persönlich überbringt. Mehring und Brecht kennen sich schon seit Jahren. Sie gehörten beide zur Gruppe 1925, einem losen Zusammenschluss linker Autoren, die sich bis Ende der 20er Jahre ein paar Mal trafen. Mehring ist wie Brecht ein schmächtiger Mann, klein, mit großem Kopf und blassem Gesicht. Er hat einen kühlen, bissigen Witz. Seine Chansontexte und Satiren haben ihn zu einem der begehrtesten Kabarettautoren der Stadt gemacht. Einmal, als Brecht noch sehr jung und unbekannt war, hat Mehring ihn Trude Hesterberg vorgestellt. Brecht wollte in ihrem Kabarett als Bänkelsänger mit eigenen Gedichten und Balladen auftreten. Er spielte ihr vor und sie fand ihn gut. Sein Gesang klang unheimlich, fast dämonisch. Doch Brechts Auftritt wurde ein Fiasko. Brecht war mit seinen eigenen Gedichten nicht textsicher, blieb öfter stecken, stand hilflos auf der Bühne und suchte nach Spickzetteln. Außerdem hatte das Publikum nicht den geringsten Sinn für Brechts dünne, krächzende Stimme. Jetzt berichtet ihm Mehring von der gleichen Warnung, die er Ossietzky zukommen ließ, und auch davon, dass Ossietzky das Land um keinen Preis verlassen will. Brecht hält wenig von so viel demonstrativ unbeugsamen Märtyrermut. Die Nachricht von Mehring alarmiert ihn. Offenbar ist es für ihn an der Zeit, den so angenehmen Aufenthalt in seinem Krankenzimmer zu beenden. Vor 3 Tagen sind Katja und Thomas Mann von Paris, der letzten Station seiner Wagner-Tournee, nach Arosa in der Schweiz weitergereist. Es ist einer ihrer liebsten Urlaubsorte. Katja Mann war schon 2-mal hier zur Kur, weil Ärzte bei ihr einen Lungenspitzenkatarr diagnostizierten, von dem sie befürchteten, er könnte das Vorzeichen einer Tuberkulose sein. Thomas und Katja gefallen die Landschaft und das neue Waldhotel so gut, dass sie auch ohne medizinische Notwendigkeit gern wieder hierher reisen. Diesmal ist es Thomas Mann, der sich für ein paar Tage von den Anstrengungen seiner Arbeit am Essay über Wagner erholen möchte. Danach will er wieder zurück nach München, zurück an seinen Schreibtisch, wo das Manuskript von Josef in Ägypten auf ihn wartet. Das ist der Plan. Das 7 Etagen hohe, schlossartige Hotel bietet eine imposante Aussicht auf die Bündner Alpen. Der Blick ist vielleicht nicht ganz so spektakulär wie der des Deutschen Hauses im Tessin, in dem Margarete Steffin derzeit ihre Tuberkulose auszuheilen versucht. Aber beeindruckend ist er allemal. Bei einem Aufenthalt 1912 entwickelte Thomas Mann hier die ersten Ideen zum Zauberberg und später hat er manches Detail des Ortes und des Hotels in seinem Roman verwendet. Angetan hat es ihm vor allem der langgestreckte Speisesaal, vor dessen Fenstern sich die ganze Pracht des Bergpanoramas ausbreitet. Er ist im Stil der neuen Sachlichkeit in klaren Farben gehalten, die Wände bis zu halber Höhe mit Holzpaneelen ausgekleidet, darüber die Tapete mit buntfarbigen Bandstreifen und an der Decke die Kronleuchter aus blankem Messing. Mann hat seine Post aus München hierher umleiten lassen und mit ihr haben ihn die Querelen um die Schriftstellerabteilung der Akademie in Berlin eingeholt. Alfred Döblin hat ihm in einem langen Brief die beiden jüngsten Sitzungen beschrieben. Jene, in der sein Bruder Heinrich zum Austritt gedrängt wurde, und die, in der Döblin ohne Erfolg eine Protesterklärung durchzusetzen versuchte. Das Resümee des Briefes klingt resigniert. Döblin rechnet damit, dass die Sektion schon sehr bald aufgelöst wird, möglicherweise gleich nach den Wahlen. Vielleicht wäre es besser, dem zuvorzukommen und von sich aus auszutreten, am besten gemeinsam. Doch Leonhard Frank will, schreibt Döblin, nicht freiwillig das Feld räumen, sondern weiterkämpfen. Was aber verteidigen sie eigentlich an der Akademie? Jedenfalls fühlt Döblin sich scheußlich, weil es jetzt öffentlich so aussieht, als hätten sie alle den verordneten Austritt Heinrich Manns nahezu schweigend und widerstandslos hingenommen. Auch René Schickele, der im Elsass geboren wurde und sich seit Jahrzehnten in Essays und Romanen um eine Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland bemüht, hat sich gemeldet. Ob sie nicht, regt er in seinem Brief an, eine private Schriftstellerakademie gründen sollen, falls die Nazis ihre Abteilung auflösen. Gestern hat Thomas Mann erst einmal eine ausführliche Antwort an Döblin geschickt und darin zu kämpferischem Vokabular gegriffen. Sie dürfen, meint er, den neuen Machthabern auf keinen Fall den Gefallen tun, ihre Abteilung selbst aufzulösen. Natürlich hat er, als er vom Rücktritt seines Bruders hörte, ebenfalls austreten wollen, doch inzwischen hält er es für besser, erst einmal abzuwarten und es den neuen Besatzungsbehörden, so nennt er die Nazis, zu überlassen, die Sektion zwangsweise abzuschaffen. Das wäre, glaubt er, ein weithin sichtbarer Vorgang, für den dann die Nationalsozialisten in der Öffentlichkeit die Verantwortung zu tragen hätten. Außerdem ist ja, gibt er zu bedenken, noch gar nicht abzusehen, wie es mit Deutschland weitergeht. Leise Hoffnung auf die Wahl am kommenden Sonntag kann er nicht leugnen. Heute schreibt er an Schickele etwa im gleichen Sinne. Seiner Ansicht nach ist derzeit die beste Strategie, nichts zu unternehmen. Falls die Nazis die Akademie zerschlagen, stellen sie damit vor aller Augen wieder einmal ihre Intoleranz und Willkür bloß. Wenn sie aber die liberalen Autoren in ihrer Dichterabteilung belassen, gestehen sie öffentlich ein, dass es da ein Häuflein Aufrechter gibt, das ihnen Widerstand leistet. Beides müsste ihnen politisch doch unangenehm sein, oder? Auch Gottfried Benn ist heute mit Korrespondenz beschäftigt. Er schreibt einen Brief an einen alten Freund, an Egmund Seierlen. Die beiden kennen sich seit gut 20 Jahren. Damals, noch vor dem Ersten Weltkrieg, waren sie junge Autoren, die sich in Berlins Literaturbetrieb bekannt zu machen versuchten. In gewisser Hinsicht erwischte Seierlen den besseren Start. Der noble S. Fischer Verlag brachte 1913 sein Debüt »Die schmerzliche Scham« heraus, einen Schüler- und Pubertätsroman, der gut in die Zeit passte. Bens erster Gedichtzyklus »Morg« dagegen war 1912 als eine Art lyrische Flugschrift ohne festen Einband in einem Wilmersdorfer Ein-Mann-Verlag erschienen. So ein Heftchen für 50 Pfennig mit nur 9 Gedichten hätte leicht übersehen werden können. Doch das Gegenteil war der Fall. Bens Debüt entwickelte sich zu einem literarischen Skandal von beträchtlichem Ausmaß. Mit ihrem erbarmungslos kalten Blick auf Krankheit, Tod und Verwesung sorgten seine Gedichte bei zart beseiteten Lesern, die den empfindsamen Ton des Jugendstils gewohnt waren, für Empörung, ja Entsetzen. Für sie war Ben ein Monster, ein Barbar der Sprache, der sie schockierte. Damit aber ein neues Tor zur modernen Literatur aufstieß. Seyerlin gab seine literarische Arbeit bald wieder auf und arbeitete eine Zeit lang als Großhändler, Manager, Unternehmensberater. Jetzt ist er auf dem Sprung, als vielgefragter Wirtschaftsfachmann Karriere zu machen. Ben und er hatten, als sie in Berlin im bayerischen Viertel noch in enger Nachbarschaft lebten, einen ziemlich vertrauten Umgang miteinander und tauschten sich nicht zuletzt über Liebesaffären oder sexuelle Fragen aus. Inzwischen wohnt Seyerlin in Bayern und hat brieflich in medizinischen Dingen um Rat gebeten. Bens Antwort fällt knapp aus. Um mehr als eine Neurose kann es sich seiner Ansicht nach bei Seyerlins Beschwerden nicht handeln. Er empfiehlt ihm, sich eine Woche lang in einem Sanatorium gründlich durchuntersuchen zu lassen und schlägt ansonsten, in freundschaftlich frotzelndem Ton, Selbsterziehung vor und Erotik in freien Strömen. Viel ausführlicher berichtet Ben von den aktuellen Aufregungen im Literaturbetrieb Berlins. »Es herrschen Angst und Schrecken«, schreibt er. »Die Verlage schicken ihre politisch missliebigen Bücher in Außenlager nach Österreich, damit die Nazis sie nicht beschlagnahmen können. Auch viele Schriftsteller sind inzwischen nach Prag oder Wien geflohen, wo sie abwarten wollen, bis Hitlers Regierung abgewirtschaftet hat. Über solche Hoffnungen kann sich Ben nur lustig machen. Was für Kinder! Was für Taube! Die Revolution ist da und die Geschichte spricht. Wer das nicht sieht, ist schwachsinnig. Nie wird der Individualismus in der alten Form, nie der alte, ehrliche Sozialismus wiederkehren. Dies ist die neue Epoche des geschichtlichen Seins. Über ihren Wert und Unwert zu reden, ist läppisch. Sie ist da. Und wenn sie nach 2 Jahrzehnten vorüber ist, hinterlässt sie eine andere Menschheit, ein anderes Volk. Hierüber rede ich mir den Mund fusselig, die Linksleute wollen es nicht wahrhaben. Siehe oben, Kinder und Taube.